Ja, ich möchte die heutige Veranstaltung ein bisschen als Diskussion aufziehen, weil das Thema Marktwirtschaft, da kann man ein ganzes Seminar drüber machen. Da kann man sehr viel drüber erzählen. Ich meine aber, dass man vielleicht die Fragen, die in der heutigen Einladung aufgestellt worden sind, zum Verleitfaden nehmen könnte. Sie haben natürlich auch euch angelockt. Also der Blick in unsere Gesellschaft zeigt, die Löhne sinken, die Preise steigen, Arbeitsproduktivität wird immer höher, das Arbeiten wird immer anstrengender, sicherer wird die Arbeitsplätze darüber nicht, sondern eher im Gegenteil offenbar. Arbeiten soll man künftig noch mehr als bisher, noch länger vor allem. Die Steuern steigen, die Sozialleistungen schrumpfen, der Reichtum wächst einerseits und andererseits wird er in der Finanzkrise offensichtlich, löst er sich in Luft auf. Das ist das Panoptikum, was die heutige Marktwirtschaft uns irgendwie vorführt. Und da möchte ich jetzt erstmal in folgender Weise vorgehen. Zuerst mal kurze Vorüberlegungen kollektiv in alle miteinander. Welche Vorstellungen verbinden ihr eigentlich mit Marktwirtschaft? Dann ein zweiter Teil, ein paar Ausführungen, möglichst an den Vorstellungen entlang, die im ersten Teil andiskutiert worden sind. Dann im dritten Teil nochmal Diskussion und dann sieht man weiter, wie weit die Zeit vorangeschritten ist. Man kann dann auch nochmal einen neuen Abschnitt anfügen, ein anderes Thema innerhalb des Themas Marktwirtschaft. Ich sage, der Abend ist noch ziemlich frisch angefangen, bis Mitternacht haben wir endlich Stunden. Ja, mir ist noch eine Ergänzung eingefallen. Und zwar, wir haben schon mal für Menschen, die früher gehen müssen oder wollen und denken, man könnte aber durchaus noch mal weiter diskutieren oder sich mit dem Thema nicht so ganz getroffen fühlen oder mit dem, was bis dahin diskutiert wurde, gleich für nächste Woche schon mal die Möglichkeit geschaffen, mit uns weiter im Gespräch zu bleiben. Das schiebe ich noch schnell nach. Da gibt es quasi einen Diskussionstermin um 18 Uhr nächste Woche Mittwoch im Villa. Das ist in der Schillerstraße. Genau. Also für diejenigen, die noch einen weiterführenden Bedarf haben, können nächste Woche schon mehr kommen. So, also zunächst mal der Vorüberlegungen. Welche Vorstellungen verbindet man denn mit Marktwirtschaft? Also einfach auch so, was einem so einfällt. Was ist sie? Was leistet sie? Was soll sie leisten? Wie auch immer. In aller Freiheit mal Vorstellungen vorbringen. Was ist Marktwirtschaft? Ja? Na, in erster Linie das Erzielen von Profiten, würde ich sagen. Ich mache ein paar Stichworte hin, die wir uns dann auch ein bisschen, damit wir es nicht vergessen, als Leitfaden dienen für das Referatteil. Also Profite. Größtmögliche vielleicht noch in Klammer. Maximal. Genau. Und wir wollen in erster Linie, ne? Erster Zweck. Würde ich sagen, sind die obersten Maxime von Marktwirtschaft, ja. Oberster Zweck. Ist es ein Modell zur Verteilung von Gütern? Nicht in den Wortmeldungen an die kleine Fläche der Tafel halten. Gestern in der Uni hatten wir eine größere. Die haben wir jetzt dort noch die gefunden. Ich kann sie auch einfach umdrehen. Die hat 4 Seiten. Ja? Es geht um Konkurrenz zwischen den Unternehmen. Konkurrenz? Und durch Konkurrenz soll die Produktivität besser werden. Die Konkurrenz soll was? Ja, die soll die Qualität verbessern. Mhm. Konkurrenz zwischen den Unternehmen. Verbesserung der Qualität. Es sollte sich auch um einen Interessenausgleich zwischen den Interessenausgleich? Ja, zwischen den Parteien handeln. Und da stellen wir irgendwie Interessen, die nicht zusammenpassen, so ohne weiteres. Und welche denken die dabei? Interessenausgleich? Der Markt hat jetzt, Verkäufer möchten möglichst viel von ihrem Produkt absetzen. Mhm. Und das kann nur geschehen, wenn er die Interessen des Marktes trifft und der es möglichst günstig ist. Also Interessenausgleich wäre dann der Interessenausgleich zwischen Verkäufern und Kunden. Das ist die Folge, ja. Grundlegend ein Angebot und eine Nachfrage und dadurch eine gewisse Selbstregulation. Wo keine Nachfrage da ist, gibt es kein Angebot, weil unverkäuflich. Nutzenmaximierung, also für den Verkäufer ist ja die Profite, also das Gewinnmaximum anstrebenswert und halt für den Kunden dann halt das Nutzenmaximum. Also Nutzenmaximierung der Kunden, der Käufer. Ja. Möglicherweise wollen wir das Wohlstand. Wohlstand als Folge oder als Zweck oder als Folge. Als unbeabsichtigte Nebenwirkung oder wie? Ja, als Folge. Als Folge. Ob das partiell ist oder viele Leute es trifft, das wird immer dahingestellt. Ja. Wenn es Armut auch eine Folge. Wie bitte? Dann könnte man Armut eventuell auch als Folge. Wohlstand und Armut als Folge. Die Tafel ist voll. Das heißt nicht, dass keiner mehr was sagen darf, aber es hätte ein paar Begriffe, mit denen wir vielleicht ganz gut umgehen können. Also Profite, der Maximalprofite. Als oberster Zweck. Ist ein Modell zur Verteilung von Gütern, Konkurrenz zwischen Unternehmen oder Unternehmern, je nachdem, wie man es ausdrückt, zwecks Verbesserung der Qualität, Interessenausgleich zwischen Verkäufern und Kunden, Angebot und Nachfrage führen zu einer gewissen Selbstregulierung, Nutzenmaximierung der Käufer, Wohlstand als Folge und Armut als Folge. Ja, ja und schafft natürlich Arbeit, schafft Arbeitsplätze. Schafft Arbeitsplätze. Das mal klar. Wir kriegen es ja noch her, da steht schon was drauf. Also schafft Arbeitsplätze. Die künstliche Knappheit oder die Knappheit allgemein der Güter. Knappheit. Geht doch direkt mit zur Seite. Nutzenmaximierung der Käufer, Profitmaximierung als oberster Zweck der Unternehmen, Verteilung von Gütern. Passt das eigentlich zusammen? Profite als Maximalprofite als oberster Zweck und Nutzenmaximierung der Käufer. Im Idealfall ja. Es wäre im Idealfall, dass sich beide oben ganz oben treffen würden. so ziemlich worum es geht. Ja, das ist, ich denke mal, das ist das Prinzip vom Handel, ne? dass man versucht, der Käufer versucht mit dem Verkäufer über das Produkt oder über das Ergebnis des Kaufs oder wie auch immer ähnlich geartet zu verhandeln einfach. Ne? Also der Käufer probiert natürlich den Nutzen für sich zu maximieren, ne? Handelt somit mit dem Verkäufer und der Verkäufer probiert natürlich seinen Profit so hoch wie möglich zu machen. Also das ist quasi so ein, wie so eine Art kleiner Kampf, kann man sagen. Ne? Und im Idealfall, also auf irgendeiner Ebene einigt man sich dann. Mhm. Kann ich noch mal fragen? Brauchst du noch mehr? Ja, noch. Ich weiß nicht, wie groß die Schöpferkraft unseres heutigen Abends handelt. Ja. Ich das mal hin, bevor ich mal verschwinden muss dahinter. Nachher fällt es nach hinten oder so. Ich muss schon wieder festmachen. So, hier wollen die Klappe halt noch. Wir waren bei der Profitmaximierung und Nutzenmaximierung. Jetzt ist doch folgende Frage bei der Profitmaximierung. Woran bemisst sich eigentlich das Maximum des Profits oder der Grad des Profits? Na, die Kosten im Prinzip minus die Gewinne. Also das, was reinkommt, minus die Ausgaben, ist das, was übrig bleibt. Und was dann im Endeffekt immer, also jetzt mal ganz grob gesagt, ja. Ohne jetzt irgendwelche, ganz grob gesagt, ist das denn mein Profit. Also der Erlös minus die Kosten, der Gewinn. Genau, so ganz Mathematik. Ja, weil die Mathematik jetzt gerade ein bisschen versehen war. Also der Endpreis minus Kosten ergibt den Profit. Es handelt sich also hier bei der Rechnung, wenn man die Größen vergleichen will, um Geldgrößen. Der Preis ist Geldgröße, die Kosten für die Produktionsbestandteile, die können wir mal leicht auflisten, gibt es im Prinzip zwei qualitativ unterschiedliche. Das eine sind die Arbeitskräfte, das andere sind die Produktionsmittel. Zu Produktionsmitteln zählt alles Sachliche, also auch die Rohstoffe und so weiter, vor Halbfertigware, die angeliefert wird, also die Produktionsmittel und die Maschinen natürlich, die Arbeitsmittel. Das sind die Kosten und dann kommt Profit raus. Nutzenmaximierung heißt hier des Kunden. Wenn wir auf einen, hier haben wir gesagt, handelt es sich um Geldgrößen. Geldgrößen für Produktionselemente und für Arbeitskräfte, also für Menschen. Nutzenmaximierung der Käufer. Ein Teil der Käufer wird ganz sicherlich Arbeitskräfte sein. Wenn ich sage Nutzenmaximierung der Käufer und hier habe ich Preis minus Kosten ist der Profit, dann stellt sich heraus hier an der Stelle, der Profit ist umso höher, je geringer die Kosten sind. Produktionsmittel, möglichst billig einkaufen, Energie und so weiter, Arbeitskräfte. Die Kunden nach Nutzenmaximierung, soweit sie Arbeitskräfte sind, stehen hier in einem Widerspruch. Wenn sie Maximalprofite erzeugen sollen als Arbeitskräfte, dann sollten sie für möglichst wenig Geld möglichst viel arbeiten. Wenn sie was von den Produkten haben wollen, die sie und ihre Kollegen in anderen Fabriken erzeugen und ihren Nutzen maximieren wollen, steht bei der Nutzenmaximierung, was soll das eigentlich heißen? Nutzenmaximierung? Ja. Ja, aus der nächstmöglichen Einheit, die man irgendwie zu sich nimmt, halt den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Aus der welcher Einheit? Also die nächste Einheit, die man konsumiert dann von irgendwas, zum Beispiel den größtmöglichen Nutzen, also die Nutzen, die man daraus hat. Das ist halt die, wer ist das, die Grenz. Ja, ja, das haben wir jetzt nicht so genau gemacht, wir haben ja einfach Nutzen. Ich dachte, ja, hier bloß Nutzen maximieren. Ja, im Umkehrschluss bedeutet das ja im Endeffekt, dass man größtmögliche Leistung haben möchte oder viel vom Produkt für relativ wenig Geld. Genau. Also die Kosten sollen hier an der Stelle. Ja. Und hier, man möchte möglichst wenig bezahlen und möchte möglichst viel davon haben. Wobei an der Stelle die Frage ist, wie wird das verglichen? Ja, der Nutzen ist ja auch ein bisschen subjektiv gesehen. Ne? Also jeder empfindet den Nutzen vielleicht auch anders. Das mag sein, aber es gibt da was Objektives auch dran. Unabhängig von der Frage, wie nützlich die einzelnen Güter von verschiedenen Leuten eingeschätzt werden. Es gibt ein Objektives dabei. Wenn ich den Nutzen von bestimmten Waren für relativ gering halte, bezahlen muss ich sie trotzdem. Also das Moment hier bei der Nutzenmaximierung, weil ich will mal auf die Komplizierung eingehen, das nächste Gut, das ist so eine spezielle volkswirtschaftliche Theorie, dass der Nutzen eines Gutes sich daran bemisst am Grenznutzen, also da wo man eigentlich keinen Nutzen mehr hat. Ein Tisch braucht man im Wohnzimmer, wenn das Wohnzimmer zu klein ist, ist der zweite Tisch überflüssig, also hat keinen Nutzen mehr. Trotzdem ist er nicht kostenlos. Und das ist nämlich der Widerspruch dieser Theorie. Sie behauptet, die Preise hätten was zu tun mit dem Nutzen, den sie stiften. Und der Grenznutzen, das wäre dann so eine Größe, an der sich dann eben die Bereitschaft des Kunden, was zu bezahlen, bemisst. Ist aber keineswegs so, dass wenn der Kunde der Meinung ist, es nützt ihm nichts mehr, dass er nichts mehr dafür zu bezahlen hätte. Er kauft es einfach nicht mehr. Was dann mal in die andere Richtung weiterdenkt, der Kunde hat sowieso keine unbegrenzte Menge an Geld. Als Lohnmensch sowieso, noch dazu und mit dem Druck hier, der Profit soll möglichst hoch sein, also die Löhne möglichst gering und die Arbeitsleistung möglichst hoch, wird die Sache mit ihrem Grenznutzen wohl hauptsächlich darauf hinauslaufen, dass ein Mensch mit einem sehr beschränkten Budget alle seine Notwendigkeiten und Bedürfnisse bedienen möchte oder muss. Anderes Mittel hat er nicht. Also muss er anfangen, seinen Bedürfnissen, sich selber als Zensor aufzuführen und seine Bedürfnisse zu zensieren. Welche sind wichtig, welche sind unwichtig. Er muss sich also was versagen. Die Sache mit dem Grenznutzen ist, wenn man es genau nimmt, eine ideologische Form, eine Verschönerungsform dieses Dilemmas, dieses dauernden Prozesses, in dem Menschen mit beschränkten Budgets befangen sind. Sie müssen dauernd behaupten, bestimmte Sachen seien nicht so wichtig, deswegen können sie zurückstellen oder auf längere Zeit verschieben oder vielleicht auf Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben, weil es andere so wichtig ist. Was dann wichtig und unwichtig ist, brauchen wir jetzt nicht mehr weiter zu diskutieren. Man weiß ganz genau, es gibt bestimmte Bedürfnisse, da kann der Mensch gar nicht drum herum, also essen und trinken, wohnen, kleiden, auch in kalten Gegenden auch. Also das sind so Bedürfnisse, an denen er gar nicht vorbeikommt und an denen, mit denen Wohnung zum Beispiel ist nicht ganz billig. Kleidung ist auch nicht einfach kostenlos zu haben. Das Essen soll in Deutschland nur ungefähr 10-20% des Budgets ausmachen. Aber damit ist zwei Drittel des Budgets vermutlich erstmal weg. Und wenn es dann losgeht mit dem Bezug an Bedürfnissen, nicht bloß Notwendigkeiten, dann stellt sich heraus, die Nutzenmaximierung der Kunden hat eine harte Grenze, nicht in der Wertschätzung der Güter, sondern in dem Budget, das sie haben. Und dann können sie nachträglich sagen, so wie der Fuchs und die Trauben, die sind ja sowieso bloß sauer. Also wollte ich sie gar nicht, nachdem der Rabe sich darüber lustig macht, dass der Fuchs erst zu den Trauben hochspringt und wie er sich nicht erwischt, behauptet, ich will sie ja gar nicht. Die Nutzenmaximierungstheorie ist im Prinzip, wenn man von heute noch mehr solche Sätze oder solche Vorstellungen behandeln, die unschöne Tatbestände der Marktwirtschaft verwandeln in, es klappt doch wunderbar. Jetzt aber nochmal weiter zur Nutzenmaximierung des Käufers und hier. einen zentralen Gegensatz in diesem Marktgeschehen haben wir dann auf jeden Fall, nämlich, dass diejenigen, die die nutzenstiftenden Gebrauchsgegenstände herstellen, in unserer Gesellschaft passiert es ja meistens in Form von Lohnarbeit, nur in seltensten Fällen noch als Eigenarbeit, dass die Menschen, die also in Lohnarbeit produzieren, unter einem Diktat oder unter einem Gesetz stehen, Reduktion oder jedenfalls ist verboten, einfach eine Steigerung zu verlangen, die sich daran bemisst, den Nutzen zu maximieren. Das scheint mir schon mal ein wichtiger Punkt zu sein, dass der Standpunkt Versorgung, also Nutzen stiften, Nutzen maximieren, und der Standpunkt über zahlungsfähige Nachfrage zu verfügen als Teil dieser Marktwirtschaft in einem unheilbaren Widerspruch zueinander steht. Das mag zunächst mal banal erscheinen, als auch als alltäglich bekannt. Jeder ringt mit der Größe seines Geldbeutels oder seines Kontos. Wenn es überzieht, wird er von der Bank gnadenlos ausgenommen mit 20% bis zu 20% Zinsen für Kontoüberziehung. Jeder ringt mit dem Problem. Marktwirtschaft behauptet aber, sie sei ein Modell, oder eine Modell, weiß ich, das ist der Ausdruck gerade, ein Verfahren, was der Verteilung von Gütern dient. Vom Standpunkt der Nutzenmaximierung, größtmöglicher Nutzen. Die volkswirtschaftliche Theorie sagt dazu, zur Nutzenmaximierung und zur Verteilung und diesem Problem mit der beschränkten Kaufkraft. Selbst derjenige, der kaum Kaufkraft hat, nur kaum über Kaufkraft verfügt, ist ein Nutzenmaximierer. Nicht bloß derjenige, der einen überschenkten Kredit hat, gegen das Problem gar nicht. Weil das ist eigentlich der Einzige, wo man sagen kann, dieses Bild von irgendwann ist man satt und sagt, schon wieder, noch eins. Kannst du nicht mehr sehen, wie sieht die 30 Fernseher im Haus. Dieses Bild passt überhaupt nicht auf den normalen Umgang. Vom Standpunkt aber der Betrachtung der Volkswirtschaft als Versorgung wird über diese Theorie, Nutzenmaximierung, über diese Theorie, jeder geht mit seinem Geld so um, dass das für ihn, von ihm für wünschenswert und für bestmöglichst gehaltene Waren, Mischungsbündel herauskommt, ist also jeder erfolgreich. Im Großen und im Kleinen. Was Sie in der Argumentation immer vergessen, ist halt die Begrenzung der Güter. Logischerweise wird der Einzelne seinen Nutzen maximieren, auf bis welches Budget er hat. Das wird jeder tun. Ja. Und deshalb ist er zwar ein Nutzenmaximierer, aber logischerweise nicht, es muss nicht automatisch, das kumuliert dann wirklich das Absolute oder das Maximum sein. Aber der Einzelne wird logischerweise immer versuchen, dein Bestes aus seiner Situation zu machen und mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Was war das mit der Knappheit? Weil es sind Ressourcen knapp, Arbeitskräfte sind knapp und so weiter. Und das ist ja, Nutzen zu maximieren, würde ja heißen, dass es unendlich ist. Aber das gibt es keinen unendlichen Nutzen, eben auf Basis, dass die Ressourcen begrenzt sind. Aber das ist doch wert, nochmal betrachtet zu werden, ob das tatsächlich rauskommt, die Schonung sogenannter unendlicher oder auch endlicher Ressourcen. Denn hier wird doch gar nicht danach gefragt, wie viele Ressourcen stehen zur Verfügung, jetzt und in der Zukunft. Und mit denen geht man zweckmäßig um, so dass sie auch in der Zukunft noch reichen. Das ist hier doch ganz anders vorgegangen. Die Leute kriegen hier einen Lohn, der seinen Maßstab nicht in der Ressourcenschonung hat, sondern seinen Maßstab hat in, es muss einen Profit dabei rausbringen. Ja, das ist der Unternehmer, der seinen Nutzen logischerweise maximieren möchte. Und das ist sein Ziel, den Profit hochzutreiben, klar. Aber da ist doch die Beschränkung. Er muss ja einen Kunden haben, der den Preis zahlen will. Und wenn er seine Arbeitskräfte nur begrenzt zahlt, Und dieser Kreis, der auch das Produkt kaufen könnte, aus, hauptsächlich aus seinen Arbeitskräften bestehen würde, könnte er das, die Arbeitskräfte nicht unendlich drücken, damit er überhaupt einen Profit bekommt. Weil diese Wechselwirkung zwischen Preis und Arbeitskraft existiert ja trotzdem noch. Das ist ein zweites Thema. Das erste Thema war gerade Schonung der Ressourcen. Was kommt durch den Mechanismus ganz bestimmt nicht raus? Das kommt gerade dabei gar nicht vor, als Prinzip oder als Maßstab. Hier kommen Budgets als Maßstäbe vor. Die Budgets, die bestimmt ihr dann durch diesen Prozess. Jetzt sind wir beim nächsten Thema. Dieses Budget ist größer als null. Ja, vermutlich. Ja, das ist eine Voraussetzung, die würde ich mal sagen. Die Voraussetzung dafür, dass überhaupt jemand arbeitet. Dass er sonst ohne ein Mindestmaß wird kein Mensch arbeiten können. Aber dass die Unternehmer den Standpunkt haben, meine Leute müssen möglichst viel verdienen, damit ich möglichst viel verkaufen kann, widerspricht diesem Zweck. Die können den Zweck nicht haben, meine Leute sollen möglichst viel verdienen. Da können sie nämlich dann gleich das Geld behalten am Anfang und gar nicht erst anfangen, Leute einzustellen. Wenn sie ihre Leute das Produkt bezahlen sollen, was er von ihnen herstellen lässt. A ist, logischerweise kann es nicht unendlich gedrückt werden. Und B ist die Frage, wenn er den Preis wirklich ins Endliche drücken möchte, findet er einen Arbeitnehmer, weil das Unternehmen ist ja nicht nur eins, sondern es ist ja auch eine Konkurrenz um die Arbeitskräfte als solche. Dieser erste Teil, unendlich gedrückt. Ja, weil es also in der Argumentation so immer gedrückt ist. Der Widerspruch ist doch, dass hier auf der einen Seite Nutzenmaximierung stattfinden soll, auf der anderen Seite diese Budgets, die hier zustande kommen, systemnotwendig gedeckelt sind. Vom Standpunkt, von dem Maßstab des Profits. Der andere Gedanke, der Profit kommt nur zustande, wenn Leute was bezahlen können, will ich ja nicht bestreiten. Bloß das kann nicht der Standpunkt eines Unternehmers sein, dass seine Leute seine Ware herstellen. Das Einzige ist ein Ideal, was da auf dem Gebiet gibt. Ein Ideal des Unternehmers ist immer, dass er möglichst wenig Löhne bezahlt, dass aber auch im Markt insgesamt eine Kaufkraft gibt, die möglichst groß ist. Aber jeder Einzelne schafft die gar nicht, weil jeder Einzelne den Standpunkt hat, meine Kaufkraft, die Kaufkraft, die ich stifte bei meinen Leuten, muss möglichst klein sein. Da würden Sie aber auch voraussetzen, dass der Unternehmer als Person nur seinen Nutzen, seinen eigenen Nutzen aus dem Geld zieht. Er könnte ja auch seinen Nutzen daraus ziehen, dass seine Mitarbeiter glücklich sind. Dafür macht man vorher seine Unternehmensziele fest, oder? Ja, aber wer ist der Unternehmer? Das ist ja nicht irgendwie ein Konstrukt, ein künstliches Konstrukt, sondern das sind am Ende auch Menschen. Ja, also ich denke mal, dass das oberste Ziel, worauf Sie auch jetzt hinaus will, so wie ich das jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es eigentlich darum, ein Umdenken bei den Arbeitgebern zu erzielen, dass man auch sagt, also nicht mehr am billigsten ist am besten, sondern dass man halt eher den Standpunkt vertritt, jede Qualität hat seinen Preis und die Leute eher dazu bewegt zu sagen, okay, wenn ich Qualität haben möchte zum Beispiel, ne, weil es gibt ja nur entweder billig oder Qualität jetzt mal als krasse Gegensätze, dann bin ich auch bereit, einen gewissen Preis zu zahlen. Und diese Bereitschaft muss erstmal gefördert werden. Ne? Und um im Prinzip diesen Teufelskreis, den wir jetzt gerade schon beschrieben haben, von immer niedrigeren Löhnen zu immer niedrigeren Preisen, ne, um da irgendwie rauszukommen. Ne? Und da muss einfach ein Umdenken auch erzielt werden. Im Volk, also in allgemein gesellschaftlich. Das ist, denke ich mal, das, wo du jetzt auch darauf hinaus willst. Nein, ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, dass es sehr viel miteinander zusammenhängt und bisher die Argumentation eher sehr einseitig war. Sozusagen, das bewirkt das, aber dass da eine Wechselwirkung im Hintergrund existiert, wurde jetzt bis jetzt noch nicht eingegangen. Das wollte ich auch sagen. Nein, das war nicht die Argumentation. Die Argumentation war die, hier geht es darum, mit dem Gesamtpreis, den man auf dem Markt erzielt, die Kosten zur Erlösung und Gewinn dazu zu haben. Dieser Standpunkt verträgt sich systematisch nicht mehr mit dem anderen. Der Unternehmer ist ein Mensch und möchte anderen Menschen Wohl und Gutes tun. Das kann er erst dann machen, wenn es sich gelohnt hat. Das macht er auch. Dann macht er Stiftungen. Nachdem der Profit rausgekommen ist, dann gibt es Stiftungen. Aber hier als Preisbestandteil gewissermaßen Wohltaten seiner Belegschaft zu verteilen, würde ich dem widersprechen, dass hier Profit rauskommen muss. Ich möchte jetzt hier noch eine dritte Ebene aufmachen, aber jeder Mensch ist normalerweise einerseits Unternehmer, zum Beispiel wenn er Aktien hat oder sonst was, andererseits Konsument, andererseits Arbeitskraft. Das heißt, jeder ist von allem etwas. Was folgt daraus für dieses, für diese Frage? Dass logischerweise jeder auch für sich immer überlegt, wie viel bereit ich oder für was bin ich bereit zu arbeiten, wie kann ich meinen Nutzen maximieren, wie kann ich selber ausreichend Geld verdienen und logischerweise auch immer versuchen muss, zu überlegen, welche Auswirkungen es auf jemand anders hat. Was aber jeder Mensch, zumindest insbesondere wenn er irgendwo Geld anlegt, nur sehr begrenzt tut. Weil wenn ich jetzt Aktien von irgendeinem Unternehmen kaufe, möchte ich, dass eine gewisse Dividende ausgezahlt wird. Ich überlege aber im Hintergrund nicht, oder die meisten Menschen zumindest so, die ich kenne, dass die Dividende nur daher kommt, dass die Kosten vielleicht von dem Unternehmen geringer sind als die Gewinne. Also die Kosten geringer als die Umsätze. Kosten geringer sind als die? Umsätze oder Einnahmen. Also dass der Gewinn möglichst hoch ist, was ja logischerweise halt auch wieder mein Nachbar sein könnte, der wenig verdient oder verdienen würde, damit ich hohe Dividenden bekomme oder hohe Aktiengewinne oder wie auch immer. Wenn ich, wenn ich dich richtig verstehe, dann hast du das ja im Prinzip nochmal ausgeführt, was genau der Widerspruch ist, mit dem man es da zu tun hat. Weil ich würde es nicht nur Widerspruch als was Theoretisches fassen, sondern eben, was der Gegensatz ist, mit dem man es zu tun hat, zwischen den beiden Standpunkten Maximierung des Profits oder überhaupt Profit einfahren und Maximierung des Nutzens von jemandem, der Käufer ist und auch arbeiten muss von mir aus. Und wenn man da an Nutzenmaximierung denkt, eben, ja, was hat der eigentlich davon? Von dem Verhältnis, da treffen halt, trifft ein Unternehmen auf jemanden, der arbeiten gehen möchte für Geld. Und also eure beiden Kommentare, oder bei dir habe ich dann noch den Unterschied rausgehört, du sagst, ja, aber im Prinzip ist ja jeder dann auch noch irgendwie in diesen gegensätzlichen Rollen, steckt ja jeder irgendwie auch mit drinne an, auf jeder Seite. Da fällt mir zum Beispiel bei mir gar nicht ein, wo ich der Unternehmer bin. Aber und bei dir war auch noch die Idee, naja, daraus müsste man ja jetzt folgern, da muss ein Umdenken her und bei dir auch ein Stück weit. Ne? Da muss man mal dran denken, dass das, was man auf der einen Seite tut, um seinen Nutzen zu maximieren, um seinen Zweck zu verfolgen, halt möglichst viel Geld als Unternehmer oder als Unternehmer, Unternehmenseigner in die Hand zu kriegen oder eben möglichst viel Lohn, damit man sich davon was kaufen kann, was man zum Leben braucht. Damit man das irgendwie, den Widerspruch, in dem man da gerät, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es dann sagen soll, vielleicht ist hier ein cooles Wort dafür, den beeinflusst oder so. Man muss erstmal bewusst werden und dann versuchen, wirklich seine eigenen Interessen wahrscheinlich mehr bewusst zu werden und das dann beeinflussen kann. Also ich will jetzt nicht das angreifen, aber ich hätte jetzt unmittelbar die Frage, wenn ich mir diesen Gegensatz bewusst mache, so, jetzt weiß ich, okay, das ist einer. So, was folgt dann jetzt daraus, dass ich mir den bewusst mache? Also kann ich mit dem Wissen jetzt irgendwas dafür anfangen, dass der nicht mehr existiert oder so? Ich glaube, eins ist immer, was oft auch so argumentiert wird, so nach dem Motto, muss man jetzt immer die Produkte billigst möglich einkaufen. Mit dem Bewusstsein, dass diejenigen, die dafür arbeiten, extrem wenig Geld verdienen. Das mag ein Argument sein, bloß mehr garantierten, also das müsste dann schon Garantien geben, die es ja teilweise jetzt in der Geschäftswelt auch schon gibt. Im Allgemeinen ist ja immer die Frage, wer garantiert mir, dass wenn ich jetzt bereit bin als Kunde ein Produkt für einen höheren Preis zu kaufen, muss ich ja auch dafür dann die Garantie haben, dass das auch den Arbeitnehmern zugutekommt. Ne? Und wenn man nach dem Prinzip geht, würden sich die Unternehmer einfach nur freuen, alles klar, der Kunde ist bereit, einen höheren Preis zu zahlen, dann nehme ich auch den höheren Preis zu Lasten, also zu meiner Profitmaximierung im Prinzip. Also ich lasse das, was der Kunde bereit ist, mehr zu bezahlen, direkt in meinen Profit einfließen. Ne? Und da muss es halt eine Garantie auch geben, dass das den Arbeitnehmern dann in dem Falle zugutekommt. Ja. Fällt mir zum Beispiel ein, wenn schon die Kunden mehr bezahlen sollen dafür, dass den Arbeitnehmern mehr, bei denen mehr übrig bleibt. Dann ist ja sozusagen derjenige, der die ganze Veranstaltung betreibt, nämlich der Fein raus, ja. Also, da bei dem ist ja gar nicht die Einschränkung, die dann da vielleicht in deiner... Ja, aber die Frage ist dann wieder, wer ist der Unternehmer? Ist der Unternehmer eine Person, die halt auch nicht selber konsumiert und die auch selber keine Arbeitskraft ist? Das ist, glaube ich, hier an der Stelle, wo wir hier sind, erst einmal relativ einfach. Unternehmer ist hier jemand, der jedenfalls eine Mehrzahl von Arbeitskräften für sich arbeiten lässt. Und der hat ein Problem schon mal nicht, was die einzelne Arbeitskraft hat. Nämlich das, dass nur das, was er als Lohn bekommt, ihm zur Verfügung steht als Kaufkraft. Was ihm zur Verfügung steht, ist das, was er über den Prozess, den er in der Produktion leitet, und den Umsetzen am Markt, die Marktstrategien, das ist das, was er bearbeitet, über das sein Profit dann letztlich zustande kommt, also eine gewisse Geldsumme. Und da stellt sich auf jeden Fall raus, dass allein für sich zu arbeiten ganz wesentlich weniger Einkommen erzielt, als andere für sich arbeiten zu lassen. Ja, Profit muss auch erstmal zustande kommen. Es gibt ja genügend Unternehmen, die nicht Profit verwerfen. Sie sagen jetzt, lassen wir mal schnell den Gedanken, muss zustande kommen, erstmal bloß hier der Vergleich. Von dem zu reden, ja, bei Unternehmer, ist jedenfalls auf diesen Produktionsprozess betrachtet, bezogen. Verdicht den Unterschied zwischen dem, der den Produktionsprozess der Eigentümer des Produktions, der Produktionsmittel ist, und den Produktionsprozess leitet oder für sich leiten lässt von Angestellten. Und denen, die hier Mittel der Produktion sind. Und damit wäre auch die Antwort gegeben, wo kommt der Profit her? Irgendwie aus der Kombination, aus der Arbeit, die da betreiben. Sie haben jetzt gesagt, dass ein Unternehmer, also die Unternehmensperson, immer viel besser dasteht als der Arbeitnehmer. Und der Unternehmer muss sich selbst erstmal in die Position bringen, dass er Leute für sich arbeiten lassen kann. Und dann auch da. So ist es. Also was ist ein Unternehmer, der offensichtlich nicht einfach sich als eine bloße Arbeitskraft ist, sondern zugleich was hat, was ihn befähigt, das Ganze, den ganzen Prozess vorzuschießen. Er braucht also Kapital. Von Geld war ja bis jetzt noch gar nicht die Rede großartig, sondern jetzt merkt man aber doch, dass dieser ganze Prozess, von dem wir hier die Rede haben, unterstellt, dass einer jedenfalls oder Mehrheit von Menschen, die sich zusammentun, über Kapital verfügen, um dann eine Mehrzahl von Arbeitern und Produktionsmitteln einzukaufen und diesen Produktionsprozess zu leiten, mit dem Effekt, dass Profit rauskommt. Ja, aber der Profit für den Arbeitnehmer ist ja wieder sein Geld, sein Gehalt, das ist ja sein Profit. Es ist immer schwierig, wenn man jede Unterschiede damit versucht tot zu machen, dass man dasselbe Wort verwendet. Das macht, kannst du ja auch sagen, es ist alles Einkommen. Bloß dann haben wir eben die bestimmte Art des Einkommens. Das eine Einkommen, ich muss arbeiten, bestimmte Stundenanzahl oder Stückzahl oder wie auch immer das bemessen wird. Und das ist ein Einkommen aus Arbeit, aus Lohnarbeit. Das hier ist dagegen ein Einkommen aus Unternehmertätigkeit. Und Unternehmertätigkeit besteht darin, ein Produktionskapital, also Kapital, was am Anfang besteht, in Produktionsmittel und Arbeitslöhne umzusetzen, um dann nach dem Verkauf über einen Überschuss zu verfügen. Da ist es schlecht zu sagen, ist doch alles Profit. Aber bei denen kommt ja bloß immer das raus, was sie gerade erarbeitet haben. Naja, mal genau betrachtet, genau nicht einmal genau betrachtet, was sie erarbeitet haben, was der Unternehmer ihnen als Löhne bezahlt hat. Ob das tatsächlich das ist, was sie erarbeiten, ist gar nicht Gegenstand der Verhandlung. Im Gegenteil, dass hier mehr rauskommt zum Schluss, unterstellt geradezu, dass der Unternehmer nicht die Arbeit oder das Arbeitsergebnis bezahlt, sondern irgendeinen Betrag, der wo sie an was anderes bemisst. Jedenfalls auf keinen Fall am Gesamtertrag der Arbeit. Sodass dann zum Schluss tatsächlich Profit rauskommt, nachdem die Sache verkauft ist, bleibt auf der Seite des Unternehmers Profit übrig, weil nämlich die Ware, die hier erzeugt worden ist, nicht Eigentum der Arbeitskräfte bleibt, sondern Eigentum von ihm wird. Die Ware, die es von Anfang noch gar nicht gegeben hat, ist sein Eigentum. Und da hängt es an dem, was er damit anfängt, wie gerade die Marktverhältnisse sind, welche Konkurrenzverhältnisse er vorfindet, an seiner Tätigkeit oder an der Tätigkeit seiner Angestellten, die er dafür eingestellt hat, das zu erzielen, nämlich Profit. Das würde ich nicht einfach gleichsetzen oder totschlagen, den Unterschied mit demselben Wort. Ja, das ist ein bisschen eindimensional, was Sie da, weil der Unternehmer... Ja, bis jetzt war die eine Dimension, hat mehr von dir versucht, nämlich muss er als Profit bezeichnen. Ja, Sie haben mich nicht ausreden lassen. Der Unternehmer an sich ist ja auch wieder also ich will jetzt also nicht ein Arbeitnehmer, aber er muss auch wieder Waren einkaufen und der Arbeitnehmer ist auch für sich ein Unternehmer, weil er von dem Einkommen, das er erzielt, hoch aus auch immer, wieder Kosten hat durch Lebenserhaltung und so weiter. Und das, was eben übrig bleibt, ist eben, ist nicht Profit, aber das, was damit übrig bleibt. Und das will er, also will er auch so groß haben wie möglich. Er will von seinem Einkommen, das er aus der Arbeit, die er macht, die er erzielt, das Einkommen, das er erzielt, will er, dass am Ende am meisten übrig bleibt. Dann ist er auch nicht verwerflich. Warum ist es da nicht verwerflich, wenn es bei Unternehmer verwerflich ist? Ja, ach so. Ja, gut, nee, also ich wollte jetzt nur sagen, das ist ja im Prinzip Wortglauberei. Ne? Man kann, klar kann man den Einzelnen, die einzelne Person als Unternehmer sehen, aber das ist ja jetzt Quatsch. Wir reden jetzt hier von Unternehmern, die tatsächlich Unternehmer sind und nicht von Privatpersonen. Also da müssen wir uns schon auf irgendwelche Begriffe einigen, sonst können wir hier nicht weiter diskutieren. Ja, aber Unternehmer sind großteils, sind das juristische Personen. Das ist, die wenigsten sind wirklich Familienbetriebe oder sowas, wo wirklich einer dann oben steht, sondern sind juristische Personen, wo der Profit dann auch wieder ausgegeben wird. Und das an andere Menschen. Ja, aber es gibt doch einen, der das Unternehmen trotzdem irgendwo, wenn das selbst wenn jetzt ja, Vorstand gibt, oder sowas gibt es ja auch. Ja, na ja, klar, aber da gibt es trotzdem auch ganz am Ende gibt es jemanden, der das irgendwie oder mit anderen, mit gleichberechtigten Gesellschaften oder ähnliches, die quasi sich den Profit auch teilen, also die ein gemeinsames Interesse daran haben, den Profit zu hoch zu treiben, ist ja klar. Ne? Ja, das wären dann sozusagen Beispiele Aktionäre. Ja, ne, und das sind ja die auch Aktionäre, das sind ja auch Personen im Prinzip, ob das jetzt Arbeitnehmer sein könnten. Ja, also Arbeitnehmer sind. Aber ob das jetzt juristische Personen sind oder nicht, spielt ja in dem Moment keine Rolle, weil immer hinter den juristischen Personen auch normale Personen stecken. Ja, aber weil Arbeitnehmer ist Arbeitnehmer, Arbeitnehmer ist aber nie zum Beispiel auch Unternehmer. Macht natürlich nicht, macht man. Ich habe einen Vorschlag dazu, ja, weil meine ich, das ist ein ganz unfruchtbarer Streit. Der Vorschlag geht so: Erstens, und darauf will ich jetzt gar nicht groß rumreiten, wenn man mal so in die Welt rausguckt, kann man doch schon feststellen, dass sich die Bevölkerung vielleicht nicht so ganz eins zu eins, aber es gibt doch schon eine gewisse Unterteilung, da gibt es ganze Bevölkerungsteile, deren ganzes Einkommen daraus besteht, dass sie irgendwie für ein Geld arbeiten gehen. Und dann gibt es noch andere Bevölkerungsteile, deren ganzes Einkommen besteht daraus, dass sie nichts anderes haben als das Eigentum an einem Unternehmen arbeiten lassen und so weiter. Von mir aus gibt es dann auch noch Mischformen. Gibt es auch noch. So. Wie groß der Anteil ist und so, meine ich, muss man sich gar nicht drüber streiten, weil jetzt mal mindestens zu denen, die zu dieser Mischform gehören, wenn man mal einfach an dieses Schema denkt, könnte dann noch auffallen, dass die eine einigermaßen gelinde gesagt widersprüchliche Sache betreiben. Mich deren, wenn so du das mal vorschlägst, denken wir uns doch mal auf den Arbeitnehmer, der auf der einen Seite ein zu reduzierender Kostenfaktor ist, mit seinem Interesse am Lohn und so weiter, den denken wir uns auch mal gleich in die andere Seite rein. Da merkt man, was der da macht, ist komisch, weil das, was der auf der einen Seite als Plus hat, als Einkommen hat, das ist gerade dadurch bewirkt, dass er auf der anderen Seite ein Minus hat. Also ich würde mich an der Stelle mal fragen, einfach nur mal so, selbst wenn es solche Charaktere geben sollte, die machen eine ganz verrückte Geschichte da. Wäre für mich nicht erklärbar, warum man sowas machen soll. Ja, weil die Menschen nicht rational sind. Das ist immer einfach zu sagen, weil sie nicht rational sind. Was sind sie denn dann? Irrational. Das ist dasselbe. Irrational ist nicht rational. Das ist bloß die lateinische Form von der Negation. Ja, ich weiß. Also damit kann man keinen Schritt weiter sagen, was sie nicht sind. Wir müssen schon darüber reden, was sie sind. Wir haben den Punkt gehabt, was er gesagt hat. Es gibt, der gäbe dann den Verrückten, der hier als Arbeitskraft seinen Lohn kürzt, in der Hoffnung, dass er hier als Unternehmer den Gewinn kriegt. Es gibt ja unterschiedliche Unternehmen. Moment. Ist ja nicht mal ein Unternehmen. Natürlich gibt es eigene Unternehmen, aber es gibt nicht nur ein Unternehmen. So ist es, genau. Darauf wollte ich schon lange raus, dass wir nicht ein Unternehmen haben, sondern Konkurrenz von Unternehmen. Wir haben Konkurrenz von Unternehmen. Wir haben nicht lauter Unternehmer auf der Welt, sondern wir haben Unternehmen, die in Konkurrenz zueinander stehen. Der Prozess, wo wir jetzt hier gerade so gesagt haben, naja, gut, vielleicht ist es ein guter Unternehmer, ein menschlicher Unternehmer, ein irrationaler Unternehmer, also der so gut ist, dass er eigentlich den Leuten gar nicht zuschauen kann, wie sie so furchtbar arbeiten und gleich noch mithilft vielleicht. Jedenfalls viel bezahlt. Der Unternehmer steht in Konkurrenz zu anderen. mal den Gesichtspunkt mal hinzunehmen, dann glaubt man, wird die Sache aus der bloßen Willkürfrage, wie gierig ist der oder wie lohntrügerisch ist der oder wie nobel ist er, und hier umgekehrt bei denen ähnlich, bloß spiegelbildlich, wenn wir rauskommen zu einem, zum Konsequenten, die aus der Konkurrenz entstehen. Ja? Aber jetzt mal unabhängig davon, also was jetzt Arbeitnehmer und Arbeitgeber verbindet, ist ja grundsätzlich das wirtschaftliche Handeln. Jeder hat irgendwelche Einkünfte, woher die auch kommen, und hat seine Ausgaben, egal wie die aussehen. Und er versucht ja da für sich das am Schluss, was übrig bleibt. Das mal zugestanden. So sind alle unterwegs. Genau. Jetzt sind wir noch gerade dabei zu sagen, aber wie veranstalten oder wie sehen die Bemühungen aus, die diese unterschiedlichen Charaktere da betreiben, von mir aus, die alle drauf aus sind, ja, sie wollen halt Geld von mir aus verdienen. Da kann man nämlich schon unterscheiden, ja, wie sehen denn diese Einnahmequellen aus, woraus verdienen die einen ihr Geld, woraus verdienen die anderen ihr Geld, und man kann von mir aus auch noch unterscheiden, wofür verdienen die einen ihr Geld und wofür verdienen die anderen ihr Geld. Also was ist deren Motiv, wenn man so will. Und was man auf jeden Fall, auch wenn man von mir aus, wie du mal sagst, manchmal das gar nicht so eindeutig zuordnenbar ist, welcher individuelle Mensch jetzt, wo da jetzt reingehört, ob nur hier oder vielleicht auch in beides so ein bisschen. Kann man doch auch an der Stelle schon mal festhalten, die Art und Weise, wie die verschiedenen Einnahmequellen, die es hier gibt in dieser Gesellschaft, zueinander sich verhalten, ist eine, die heißt Gegensatz. Das meine ich, ist schon mal ein interessanter Punkt. Das kann man nicht durch Begriffshuberei wegbringen. Also da kann man sagen, alles sind Wirtschaftssubjekte, bloß die Wirtschaftssubjekte A, Arbeitskräfte, haben andere Mittel, mit denen sie zu ihrem Einkommen kommen, als die Wirtschaftssubjekte U, die Unternehmen. Das habe ich ja nicht behauptet, aber das ist. Und diese beiden Quellen, Unternehmen leiden, besitzen und leiden oder leiden lassen und dorthin arbeiten, haben hier einen immanenten Gegensatz, einen Gegensatz, der nicht auflösbar ist in Friede, Freude, Eierkuchen. Der sich auch nicht ausgleicht, wie hier überhaupt den Interessenausgleich zwischen Kunden und Anbietern. Sondern die Frage, wie viel der bekommt, also dieses Kollektiv bekommt, wie viel hier bleibt, ist, wie wir auch wissen, auch nichts Neues. Gegenstand regelmäßig wiederkehrender Streitigkeiten bis hin zum Kampf. Das ist eine Machtfrage zwischen den beiden. Das kann man nicht erklatschen, totklatschen mit dem, es sind doch alles Wirtschaftsobjekte, es sind doch alle Leute, die am Wirtschaftsprozess irgendwie profitieren. Die profitieren in der Weise, wenn wir mal profitieren, als bloß Nutzen ziehen, aus was ziehen und nicht gleich als Profit, als Überschuss nimmt. Die profitieren, dass sie all die Arbeitsvorgaben, die von der Firma gemacht werden, erfüllen gegen den Lohn, den sie bekommen. Und der profitiert von dem Laden, in dem er in der Konkurrenz gegen seinesgleichen besteht. Also er kann ja ein edler Mensch sein und sagen, ich kann das nicht ansehen, wie die arbeiten. Die sollen vor allem, was sie dann zum Schluss kriegen. Die kriegen am Ende den ganzen Profit so weit, ich brauche bloß noch das, was sie auch haben. Wenn ein Konkurrenz zueinander steht, zum anderen Betrieb, dann herrschen andere Maßstäbe, die auch nicht durch schlichte Einsicht irgendwie zu verändern sind. Das gilt aber für Arbeitnehmer auch, die stehen auch in Konkurrenz untereinander. Wenn jetzt einer sagt, ja, der will für 10 Euro arbeiten, kriegt aber nur Arbeit für 7,50 Euro, dann kann er sich überlegen, ob er eben nichts arbeitet und nichts Kleingeld hat oder nur eben für weniger Arbeit und etwas weniger Geld hat. Das ist ja genau das Gleiche. Konkurrenz der Unternehmer ist die eine Konkurrenz, Konkurrenz der Arbeitnehmer oder der Arbeiter die andere Konkurrenz. Bei der letzteren Konkurrenz, die wir vielleicht jetzt aber nicht gleich mit rein diskutieren, bloß beachten, wenn jemand sagt, ich arbeite auch für 10 Euro, während die Arbeitskräfte, die hier zurzeit beschäftigt sind, 12 kriegen oder 20, dann kann man sagen, kann man die Sache einfach machen, der Mensch ist irrational. Es gibt Blödmänner, die für den halben Lohn das auch machen. Und es gibt einen guten Grund dafür, warum er sich anbietet. Zum halben Preis oder 30% geringeren Preislohn. Und es dürfte das sein, dass er, weil er kein Eigentum hat, eine beständige Einkommenszufuhr braucht. Er kann nicht gewissermaßen sich mal auf die, ins Lager legen und dann warten, bis eines Tages jemand vorbeikommt und ihn wieder arbeiten lässt. Er muss seinen Lebensunterhalt auch dann bezahlen, wenn er kein Arbeitseinkommen hat. Also ist die Konkurrenz dieser Abteilung, die sagt, ich bin bereit, die Beschäftigten zu unterbieten, der Beschäftigten zu unterbieten. Das ist eine Konkurrenz aus Not, aus Notlage. Deswegen ist er bereit, für weniger zu arbeiten, nicht aus irrationellen Gründen, sondern aus notwendigen Gründen, aus der Not stammenden Gründen, die ihn dazu bringen, Ja zu sagen, wenn der Unternehmer sagt, ich nehme dich für 10. Die Sache wird noch schlimmer, wenn man bedenkt, keiner der Menschen, die für weniger arbeiten wollen, müssen, stellen sich selber ein. Die können sich anbieten. Ob der Unternehmer sie dann nimmt für den ein Drittel geringeren Lohn, hängt an seinen Kalkulationen ab. Es gibt auch Unternehmer, die sagen, stimmt, das mache ich. Wenn der Billigarbeiter haargenau die gleiche Ausstattung hat an Qualifikation, an Arbeitsfähigkeit, an Erfahrung und so weiter, ja, dann nehme ich so jemanden gern. Zum Beispiel, wenn er aus einem Land stammt, gleich nebenan, Polen, wo es solche Arbeiter gibt, aber zum halben Preis. Also das Subjekt dieser Konkurrenz da unten, dieser Konkurrenz der Arbeitnehmer oder der Arbeiter, ist ja wieder derjenige, der die Sache organisiert. Er entscheidet darüber, wann die Billiglöhner zum Zuge kommen oder anders, vielleicht besser ausgedrückt, ich würde es mal hässlicher ausdrücken, er entscheidet, wann er die Leute erpressen will mit Niedriglöhnen, die er schon hat. Also entweder er verlangt auch noch so wenig wie die Polen oder aber ich schmeiße euch raus. Oder er entscheidet, wann er sie erpressen will oder wo es profitabel für ihn ist, mit einem halbwegs regelmäßig arbeitenden deutschen oder einheimischen Arbeitsstamm, das hat mit Deutschland ja nichts zu tun, einheimischen Arbeiterstamm, seine Stammarbeiter festzuhaben und dann für wechselnden Bedarf die Billiglöhner zusätzlich einzustellen. Dafür gibt es ja auch ein ganz elendisches Modell, nämlich in Form der Leiharbeit. Dass für den Zusatzbedarf Leiharbeiter genommen werden, seien es die Ausländer, seien es die Inländer, die aber genau die Qualität haben, vom Standpunkt der Kalkulation für den Profit, braucht es manchmal mehr, aber die Kosten eines Dauerarbeiters will er nicht übernehmen. Also lastet er dieses Risiko den Arbeitskräften auf, die gerade arbeitslos sind und nur über Leiharbeit wieder reinkommen. Auch da ist der Unternehmer jeweils das Subjekt der Konkurrenz und nicht der Arbeitnehmer. Richtig. Ja, es ist ja nicht so, dass der Unternehmer jetzt eine Auktion aufmacht und da lauter Arbeiter sitzen und die sagen, ja, ich arbeite jetzt für 10 Euro, ich mache es für 9. Das ist ja nicht so. Jeder Mensch hat ja seinen eigenen Lebensbedarf, wie Sie schon gesagt haben, im Prinzip, Sie haben es eigentlich schon zusammengefasst, den er decken will. Und dann gibt es halt jetzt aus den Nachbarländern, die halt in geringere Kosten haben, jetzt was ich was auch speziell an Grenzen zum Beispiel, ne, die dann über die Grenze kommen, hier arbeiten und wieder zurück, die also die geringeren Kosten quasi in ihrem Land behalten. Und aber hier für unsere Standards weniger Geld verdienen, aber für die ist es drüben viel Geld, weil sie weniger Kosten haben. Ja. Was wir hier gar nicht machen können, wir können nicht sagen, wir unterbieten uns gegenseitig mit dem Lohn, ich arbeite für 5 Euro, ich arbeite für 1 Euro, ich arbeite für 50 Cent die Stunde. Ich würde sogar auch noch einen Unterschied anhängen jetzt, weil du sagst, das ist doch im Prinzip das Gleiche. Die einen konkurrieren, die anderen konkurrieren. Von mir aus, sagt man es mal so, jetzt gibt es Unternehmen, denen geht es um das Gewinne machen. Ne? Und fürs Gewinne machen, da muss man halt, oder dem tut es gut, dem Gewinne machen, wenn man die Preise, die man selber so zu zahlen hat, unter anderem für Arbeitskräfte, so niedrig wie möglich hält. Deswegen ist man übrigens immer schwer daran interessiert, dass sich die Leute, die bei einem arbeiten wollen, möglichst günstig anbieten. Und also sagt man gerne Ja dazu. So, jetzt ist quasi damit, also sagt man, macht man mal sowas, damit einer von der anderen Abteilung überhaupt Arbeit kriegt, beispielsweise, ist die Bedingung von vornherein, er muss sich lohnen fürs Unternehmen. Also Profit muss rauskommen. Ne? Nur wenn Profit rauskommt, also der Unternehmer sich das ausrechnet, mit dem Lohn, den der verlangt, noch Profit möglich ist, dann kriegt er überhaupt einen Arbeitsplatz. So ist, wenn es zu dem Verhältnis kommt, einigermaßen sichergestellt, Profit kommt raus. Also der Unternehmer macht seinen Gewinn. Wie sieht es eigentlich auf der anderen Seite aus? Da hat man es mit Leuten zu tun, die müssen arbeiten gehen, weil sie halt selber keine Nahrungsmittel haben, weil sie kein Haus haben, in dem sie einfach kostenlos wohnen können, beispielsweise, kann man alles Mögliche denken. Sie sind darauf angewiesen. Das ist die Kosten des Wohnens. Wie bitte? Wo kann man die Kosten so? Wenn man ein eigenes Haus hat. Das muss man auch bezahlt haben. Ja, ja, aber wenn, vielleicht hat man es auch geerbt, aber Schwamm dran. Ja. Ich will erstmal darauf hinaus, da gibt es die Notwendigkeit für seinen Lebensunterhalt, ein Einkommen zu beziehen, darüber, dass man arbeiten geht. Wenn die Bedingung fürs Einkommen beziehen aber ist, naja, der Unternehmensgewinn muss rauskommen, dann setzt der Unternehmensgewinn schon mal die maximale Grenze dessen, was ich an Lohn verdienen kann. Und wenn es viele gibt von denjenigen, die jetzt auf so einen Arbeitsplatz angewiesen sind, ja, dann konkurrieren die umeinander. Und was ist eigentlich ihr Konkurrenzmittel? Sie müssen sich wechselseitig darin unterbieten, wie, oder darin überbieten, wie sehr sie eigentlich auf das, worum es ihnen geht, nämlich den Lohn, verzichten können. Weil derjenige, der sagt, na, ich arbeite auch für weniger Lohn und so weiter, der hat die besten Chancen in dieser Konkurrenz tendenziell. Das heißt, die Bedingung dafür, dass jemand, der in der Kategorie Arbeitskraft zum Beispiel steht, ein Einkommen hat, heißt, naja, umso mehr darauf verzichtet, worum es ihm geht, umso besser sind seine Chancen, ein Einkommen zu kriegen. Und dafür macht man sich Konkurrenz, und wie viel man überhaupt kriegen kann, ist, wenn überhaupt nur abfällt, also eine Frage von, wie viel fällt dann ab bei Gewinnemacherei sozusagen. Und da gibt es, anders als beim Unternehmer, wo der sagt, so ein Verhältnis zwischen uns, ich gebe dir Arbeit und Geld sozusagen, und dafür gehören die Produkte mir, und dafür ist sein Gewinn, wenn man so will, sichere Sache, ist bei dem Arbeitnehmer, dass der seinen Lebensunterhalt damit finanzieren kann, ist überhaupt keine sichere Sache. Dann, der muss mit dem Geld auskommen, was er dann letztlich kriegt. Ob das ausreicht für das, was er so zum Leben braucht, dafür kann der gar nicht sorgen, dass das garantiert ist sozusagen. Er kann nicht sagen, na dann nicht. Er braucht ja das Geld. Und er muss zur Not auch das Geld nehmen, was er kriegen kann, wenn es nicht dafür reicht, die Wohnung zu bezahlen. Oder halt wenigstens Essen oder so. Dazu kommt noch, dass er vielleicht einen Angestellten hat. Das heißt, er muss danach auch schauen, wo seine Angestellten bleiben. Also entlasse ich über 2 Leute und habe dafür 98 Leute, die ich weiter beschäftigen kann. Oder lasse ich die 100 Leute da und fahre langsam, aber sicher. Ja, und da wollen wir vielleicht mal jetzt dann kurz, muss man mal einen kurzen Punkt reinnehmen. Jetzt haben wir doch über die Konkurrenz der Arbeitnehmer zunächst geredet, ist passiert, macht nichts. Wir müssen mal jetzt über die Konkurrenz der Unternehmer reden. Und zwar will ich mal kurz in aller Kürze das Grundprinzip dieser Konkurrenz erklären, womit sich vielleicht auch manche Vorstellungen auflösen, die sich daran heften. Es liegt an einer Einstellung der Leute an einer, im negativen gesprochen, Gier oder im anderen oder positiv gesprochen von Großzügigkeit, beziehungsweise Mangel an Großzügigkeit. Wenn wir das als Konkurrenz nehmen, hier, dieses Ding, was hier in diesen 3 oder 4, in den 2, also Preis, Kosten, Profit, steht, dargestellt ist, steht in Konkurrenz zu ähnlichen Unternehmen, die, wie hier gesagt wird, im Angebot und Nachfrage sowas wie eine Selbstregulierung hinfabrizieren. Mal schauen, ob das dann rauskommt. Aber jedenfalls in der Konkurrenz von Angebot und Nachfrage stehen. Hier wird geredet, oder ist hingewiesen worden darauf, dass die Konkurrenz zwischen Unternehmern einen Interessenausgleich zwischen Verkäufern und Kunden erbringt. Und hier war von der Konkurrenz geredet, über eine verbesserte Qualität hervorbringen. Versuchen wir mal, die Sache kurz und bündig hier zusammenzufassen. Wenn Unternehmen konkurrieren, nehmen wir da einfachheitshalber erst eine Branche, eine Ware, einen Gebrauchsgegenstand an. Dann hat er 2 Seiten in dieser Welt der Marktwirtschaft. Er ist nicht bloß ein Gebrauchswert, er ist auch ein mit Preis ausgezeichneter Gebrauchswert, ist also auch ein Preisding, ein Wertding. Hier, Verbesserung der Qualität, hebt ab, die Konkurrenz hätte zum Zweck oder als, zum Ergebnis immer bessere Qualität. Habe ich es doch verstanden, oder? Was hast du damit gemeint? Ja, so wird es halt immer gesagt, dass man dadurch... Man muss ja gut, was wird gesagt, also ja. wenn du es selber nicht behaupten willst, ist ja wurscht. Dann wird es gesagt, und da wollen wir drüber reden, stimmt das? Ist Verbesserung der Qualität eine Folge der Konkurrenz zwischen den Unternehmen? ist der Interessenausgleich von Verkäufern und Kunden eine Folge der Konkurrenz und kommt Angebot und Nachfrage zu einer Selbstregulierung, wenn ja, zu welcher? Da ist ja die Frage, was man unter Qualität versteht. Wenn man unter Qualität versteht, was das natürlich kriegt, dann ist es natürlich qualitativ hochwertig. Aber wenn ich unter Qualität verstehe, dass dann auch lange hält, zu viel zu sagen. Auch dann ist ja auch eine Qualitätsfrage. Also bei bestimmten Gütern, zumindest die längerfristig sind, denke ich, wird der Kunde auch danach gehen, ob das den länger hält oder kürzer hält und vergleichen. Wenn es länger hält, muss ich aber 20 Mal so viel bezahlen, hält es doppelt so lang, dann nehme ich lieber zweimal nacheinander das kürzlebigere, zum billigeren Preis. Das löst sich eigentlich auch wieder auf in der Preisfrage plus die Frage, wie lange hält das Ding, wann muss ich das wieder kaufen. Ja, oder das macht auch die Unternehmen so. Oder in dem Lohn, den der Typ kriegt, weil wenn er nämlich nicht genug Lohn kriegt, aber eigentlich der Überzeugung, dass er das jetzt das teurere kaufen kann, es aber nicht und muss deswegen immer wieder seinen mageren Lohn quasi für das minderwertige Produkt ausgeben, weil das andere gar nicht bezahlen kann, dann ja, kann er das genau. System wieder ausgeben. Dann, damit hätten wir einen Moment bereits, genau, das kommt raus in der Marktwirtschaft. Wenn diese Kaufkraft hier so gering ist, dass ich das langlebige Gut gar nicht leisten kann, reagieren dann die Produzenten für diesen Spezialmarkt von Leuten mit kleinen Geldbeuteln. Wir kennen das, wie es ist. Es gibt von jedem Gut nicht bloß das Beste, sondern ganze Hierarchie nach unten bis zum Schund und irgendwas alles dazwischen. Wann gibt es Schund? Deswegen, weil die Leute blöd sind? Oder ist der Schund, also das, was relativ bald wieder kaputt geht, nicht auch darauf berechnet, dass es sehr viele Leute gibt, die so wenig Geld haben, dass wenn sie das Ding überhaupt haben wollen, können sie es bloß billig leisten und dann muss eben bei der Waschmaschine alles Mögliche fehlen. Oder beim Auto, wenn sich aber jemand ein Auto kauft, einem kleinen Auto oder einem Billigauto, fehlen halt viele nützliche Sachen, wie zum Beispiel ausreichende Knautschzonen oder früher haben, bevor die Airbags so billig geworden sind, dass sie auch im kleinen Auto drin sind, haben die jahrelang gefehlt. Da war ein Unfall im kleinen Auto war ein Todesurteil. Ja, vor allem, wenn der andere. Ja. Naja, wenn die Kunden also geringe Arbeitseinkommen haben, dann sagen die Unternehmer, wenn ich mit denen ein Geschäft machen will, und sie wollen mit jedem ein Geschäft machen, denn die Kaufkraft, die auf dem Markt ist, ist ihr Mittel für die Profiterzielung. Dann wären sie doch vom Standpunkt eines Unternehmens dumm, wenn sie nicht Waren auch für diesen Geldbeutel herstellen würden, die aber dann tatsächlich, was die Qualität betrifft, minder ist, abgespeckt ist. Über dieses Abspecken und über das Verhältnis von Qualität und Preis gibt es ja dieses merkwürdige Wort von geplanter Obsoleszenz. Bitte? Geplante Obsoleszenz. Geplante Obsoleszenz. Wunderbar. Also wann wird das Ding über den Müllland gehen? Oder was soll das heißen? Genau. Ja. Also man plant, wenn man es irgendwie übersehen kann, wann wird das Ding kaputt gehen? Brauche ich es bis dahin nur, dann nehme ich das. Das machen übrigens vor allem Unternehmen, die es nämlich besser planen können. Aber wie gesagt, die Konkurrenz der Unternehmen führt keineswegs zur Verbesserung der Qualität, sondern führt zur Diversifizierung der Qualität hin. Das kommt vielleicht dann noch was für den Text. Das, was ich gemeint habe, war Preis-Leistungs-Verhältnis. Als ob Preis und Leistung des Produkts irgendwas miteinander zu tun hätten. Ist ja fast schon so, wie billig ist gleich Schund, teuer ist gleich Qualität. Das stimmt nur im Großen und Ganzen, weil die Unternehmen halt bei denen, die kauftätig genug sind, werben mit der besseren Qualität, weil sie genauso gut auch was anderes kaufen können. Bei denen, die aber das bloß nehmen müssen, was sie sich dort leisten können, werben sie auch vor allem mit dem Preis. Deswegen gibt es so Läden wie Nanunana oder 1 Euro jedes Stück, wo der Mensch, der da nicht hineingehen muss, nur hineingeht, um mal ein Schnäppchen zu machen, aber seinen normalen Kauf dort nie bewerkstelligen wird. Weil er ganz genau weiß, das ist für arme Schlucker gedacht, der Laden. Da räumen die Unternehmen auch noch die Minilöhne ab, die Harzer Löhne. Auch noch die lassen sich in Kaufkraft verwandeln, wenn man ihnen billig genug, hinreichend billige, aber auch qualitätsgeminderte Waren am Preis anbietet. Aber da argumentieren Sie jetzt wieder, dass jeder also das jeder höchste Qualität will noch braucht. Abschließen. Das muss man zumindest mal insoweit auf den Verkehr ziehen. Verbesserung der Qualität ist keine logische, keine systemnotwendige Folge von Konkurrenz der Unternehmen. Doch, weil Sie sehen anscheinend Konkurrenz nur als Konkurrenz der Profite. Es gibt ja auch Konkurrenz der Qualität der Produkte oder der Nachhaltigkeit. Da gibt es ja auch Unternehmen, die sagen ganz klar, wir wollen nicht den billigsten, das billigste Gut herstellen, sondern das hochwertigste. Ja, das heißt, die entscheiden sich für das Marktsegment der kaufkräftigeren Kunden. Da gibt es aber auch in dem Marktsegment gibt es eine Konkurrenz, wo sie weniger den Preis, dass der Preis relativ klein ist, sondern darüber, dass sie für einen sehr hohen Preis gute Qualität hergeben. Das merkst du aber, dass das Sondermarkt ist, der einen Teil von denen, die als Arbeitskraft bezeichnet sind, gar nicht betrifft. Nein, es ist an die Leute gerichtet, die dem Produkt oder der hohen Qualität einen hohen Nutzen entgegenstellen. Es gibt ausreichend Leute, die wenig verdienen und trotzdem das teuerste kaufen. So ist es einerseits. Weil sie denken, das ist ein hoher Nutzen für sie. Aber nicht jeder, der viel verdient, will sich unbedingt einen Porsche kaufen, weil für ihn das keinen Nutzen hat. Nicht, nein. Deswegen ist das zu einseitig argumentiert. Ja, ich habe nicht behauptet, dass jeder, der viel verdient, sich einen Porsche kauft, denn nur dann erscheint. Nein, aber ich würde sagen, jedes Unternehmen sich nur anders, auf die... Ein anderes Urteil hier, für mich hier, kommt mir wichtig hervor. Marktwirtschaft ist also eine Gesellschaft, die es einem großen Teil der Bevölkerung zumutet, mit Schund ihr Leben zu fristen. Bevor ich davon rede, ich kenne auch reiche Leute, die leben ganz bescheiden. Das können sie in aller Freiheit entscheiden, aber das interessiert mich doch weniger. Das ist eine Tat der Freiheit. Hier redet man nicht über Freiheit, da redet man über Auskommen und Notwendigkeiten, die der andere Mensch, das Segment der Qualitätsmärkte, bald erst hat, weil sie eben die Freiheit haben, den Geldbeutel. Ja. Aber um jetzt nochmal auf die Konkurrenz zurückzukommen, also wenn ich jetzt aus Käufersicht zwei Produkte habe, die den gleichen Preis haben, dann nehme ich das qualitativ höherwertige. So ist es. Von dem her stehen die Unternehmen untereinander natürlich in einem Qualitätswettstreit. Und umgekehrt, wenn zwei Produkte die gleiche Qualität haben, aber einen unterschiedlichen Preis haben, werde ich vermutlich den niedrigeren Preis bezahlen. Ganz klar. So. Aber, also ich würde Qualität definitiv als Wettbewerbsmerkmal sehen. Aber ist es doch behauptet worden, das sei ein typisches Merkmal der Konkurrenz der Marktwirtschaft, dass darin die Konkurrenz die Qualität verbessert. Die diversifiziert die macht eine ganze Hierarchie von Qualitäten, von schlechter Qualität bis zu Maximalqualität. Das ist das Ergebnis der Konkurrenz. So ähnlich wie vorhin, da hat jemand gesagt, Wohlstand sei Folge, ein anderer hat gleich dazwischen geredet, nein, Armut sei die Folge. Auch hier haben wir sowas Ähnliches. Also kommt nicht das Optimale raus vom Standpunkt der Qualität, sondern kommt für diejenigen, die Kaufkraft haben, das Optimale raus. Für die anderen kommt raus, was gerade ihr Geldbeutel hergibt. Wie erklären Sie dann den technischen Fortschritt? Den technischen Fortschritt. Den technischen Fortschritt. Was ja meist als Qualität erklären würden. Da wollte ich jetzt dazu kommen, wie die konkurrieren eigentlich, der technische Fortschritt wieder zustande kommt. Das ist natürlich auch wieder eine Folge von Konkurrenz, aber wir werden gleich sehen, haben Sie an der Schule vielleicht schon gelernt, Fluch und Segen der Technik, des technischen Fortschritts, das müssen wir dann hier noch genauer vor uns vornehmen. Jetzt will ich nicht der technische Fortschritt, schreibe ich mal gleich hin, damit wir es nicht vergessen. Interessenausgleich zwischen Verkäufern und Kunden. Na, nochmal zu der Qualität. Man weiß halt, dass es auf jeden Fall zu einer Verbesserung der Qualität auf einer Preisklasse führt. Vielleicht kann man da nochmal unterscheiden. Ich würde es mal versuchen, so zu sagen. Gerade weil es einem Unternehmen darum geht, Gewinn zu machen. Und die eine Seite des Gewinns halt immer das Geld ist, was man auf dem Markt bekommt für den Verkauf von Produkten. Schielen alle Unternehmen in die Welt und gucken halt, was für Bedürfnisse gibt es da eigentlich und was für Geldbeutel gibt es da eigentlich. So. Und dann kalkulieren sie, ob sie eigentlich zu dem Bedürfnis und dem Geldbeutel, also die Kombination aus Bedürfnis und Geldbeutel, ob sie da eigentlich ein Produkt zusammengebastelt kriegen oder zusammengebastelt lassen kriegen, das ihnen auch noch ein Gebet ermöglicht. So, und da ist ihnen im Prinzip jedes Verhältnis oder sozusagen auf jedem Qualitätsniveau, wenn der dazugehörige Geldbeutel da ist, ist ihnen das recht. Dann sagen sie, wir produzieren Produkte nach dem neuesten Stand der Sicherheitsforschung oder was weiß ich, solange es jemanden gibt, der das bezahlt und so viel bezahlt dafür, dass es über unsere Produktionskosten geht, stellen wir das her und verkaufen das auch. Aber auch nur unter der Bedingung. Und wenn der Geldbeutel dafür nicht da ist, dann machen wir das Angebot, na, das kriegst du nicht, aber wir könnten Folgendes herstellen oder verkaufen. Und das machen wir dann auch. Es ist sozusagen einem Unternehmen alles von der Hinsicht recht gleich, was es da herstellt. Auf der anderen Seite muss man auch die Kehrseite gleich dazu sagen. Aber die Bedingung, dass der Geldbeutel oder die Zahlungskraft, die da ist für so ein Bedürfnis, was ein Unternehmen durch Produktion von einem Gegenstand befriedigen könnte, wenn das nicht zu dem Gewinninteresse passt, ja, dann wird es auch gar nicht hergestellt. Also so weit auch. Also die Qualität, um es mal zusammenzufassen, die Qualität verbessert sich ja für den, der es sich leisten kann. Ja, das ist umgekehrt ist gar die Landwirtschaft eine Produktionsweise, wenn sich jeder ein Smartphone kaufen kann. In der die Unternehmen sämtliche Einkommen, auch die niedrigsten Einkommen, als Kaufkraft, als Teil der Gesamtkaufkraft kalkulieren und deswegen dafür spezielle Angebote schaffen, die dann von spannender Qualität mindere Qualität sind. Ja. Das ist mir ein bisschen zu schwarz-weiß. Das ist mir ein bisschen zu schwarz-weiß. Das mag durchaus zutreffen für multinationale oder größere Unternehmen, wie zum Beispiel Daimler-Benz, wenn die jetzt den Maybach einstellen und die S-Klasse aufrüsten, weil sie festgestellt haben, das lohnt sich nicht für uns, die Maybach-Manufaktur rechnet sich nicht, dann machen wir halt im oberen Preissegment jetzt die S-Klasse besser. Da mag das zutreffen. Aber wenn das insgesamt so wäre, könnten wir hier, glaube ich, schon komplett einpacken. Es gibt nach wie vor den Handwerksmeister, der seinen Beruf aus Freude ausübt. Es gibt nach wie vor den Schuhmacher, der handgefertigte Schuhe im Vergleich zu Serienproduzierten zu einem durchaus akzeptablen Preis herstellt. Und es gibt wirklich nach wie vor zum Glück Leute, die ihren Beruf ausüben, nicht nur des Geldes wegen. Okay. Wenn das so wäre, hätten wir schon längst einpacken können. Denn dann wäre wirklich der strikte Krieg überall im Gang. Ja. Im Großen und Ganzen stimmt, also was würde dazu sagen? Die Einpackfrage betrifft, würde ich mal sagen, diese wunderbaren Produkte packen eben auch bloß eine Minderheit ein. Ja. Die sind für einen Spezialmarkt gemacht. Ja. Und der Spezialmarkt oder die Kunden dieses Spezialmarkts würden sich schön bedanken, wenn sie im Laden plötzlich einen ganzen Haufen von Pöbel mit kleinen Einkommen auch noch vorfinden würden. Das lebt gerade von der Exklusivität. Ja. Diese Handwerksmeister oder diese Kleinbetriebe, die meistens auch schon sehr industrialisiert vorgehen mit Arbeitskräften, diese kleinen Betriebe, die Spezialbetriebe, die haben sich spezialisiert auf eine spezielle Schicht der Einkommenspyramide ist das, was ganz, ganz oben, die schmale Spitze, für die machen sie Sonderanfertigungen. Und manches von den Produkten wird dann, wenn diejenigen, die über Massenproduktion organisieren, wenn es von denen oder ihren Ingenieuren eingeschätzt wird, da ist was erfunden worden, das lässt sich in die Massenproduktion überführen, dann wird es auch sofort abgespalten. Und daraus erklärt sich auch nebenbei bemerkt, warum Daimler oder auch VW mit den Vätern sich unrentable Spitzenprodukte zeitlang leisten. Das sind für die gewissermaßen fahrbare Labore, wo die Exklusivkundschaft ausprobieren darf für viel, viel Geld, was die nächste Generation der Autos in der Massenproduktion als neues Feature tragen wird. Stellt sich heraus, das taugt in der Daueranwendung nichts, verschwindet es wieder aus den Planbüchern der Ingenieure. Stellt sich raus, das lässt sich wunderbar ein bei der Massenproduktion so verbilligen, dass es ein Qualitätsmerkmal ist, mit dem VW gegen Opel gut besser dasteht in der Massenkundschaft. Dann findet es Eingang in die Massenproduktion. So hängt also auch diese, von dem Sie gerade gesagt haben, ohne die würden wir einpacken. Nee, da würden wir nicht einpacken. Wenn es die nicht gäbe, dann würden das die Unternehmen selber gründen. Und auch das gibt es. Dass Firmen, die Massenproduktion herstellen, zugleich Firmen gründen, die solche Spezial- Anfertigungen machen, um auszuprobieren, was lässt sich davon verwenden für die Mannproduktion. Also ich habe ja nicht behauptet, dass Verbesserung der Produktqualität gar nicht rauskommt. Ich habe es behauptet, dass die Marktwirtschaft nicht weder den Zweck noch im Großen und Ganzen in der Mehrheit den Standpunkt verdient, bessere Qualität für jedermann. Sondern gerade weil sie bei dem Bezahlen von Arbeitseinkommen für Lohnarbeit eine ganze Hierarchie von Einkommensbeziehern erzeugt, werden geschäftstüchtige Unternehmen auch versuchen, die kleinen Einkommen, die mittleren Einkommen, die Maximaleinkommen jemals spezifisch zu bedienen. Aber selbst in dem Bereich kann es sein, dass man das sich absetzen kann durch eine verbesserte Qualität, auch wenn es nur marginal verbessert ist. Aber ich habe gesagt, da wird interessiert mich nicht, nicht zur maximalen Qualität. Da interessiert mich aber eigentlich als Mensch, der nicht zu der Spitze gehört, weniger die Tatsache, dass in der Spitze auch wunderbare neue Qualitäten dann gebraucht werden können. Interessiert mich, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, mehr, dass der Mehrheit der Bevölkerung, die hier arbeiten muss und über Einkommen erzielt, zugemutet wird, mit mangelhaften Produkten ihr Leben festen zu müssen. Ich bin grundsätzlich in der Beziehung bei Ihnen, aber jetzt machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt in Erfurt etliche Bäckereiketten. Krams, Elmi, weiß der Geier, wie die alle heißen. Aber es gibt nach wie vor auch den Alteingesessenen, schon zu DDR-Zeiten, seine eigene Backstube, haben einen führenden Bäckermeister mit seiner Frau, bei mir um die Ecke ist so einer, der nach wie vor nach alter althergebrachter Sitte seine Brötchen macht. So etwas meine ich. Nicht, dass jetzt die Großkonzerne selbstverständlich ihre Produkte testen und die Großkoffert nichts bezahlen können, das erstmal ausprobieren lassen für ein Schweinegeld und das dann in die Massenproduktion überführen. Solche Kleinigkeiten, solche Annehmlichkeiten des täglichen Lebens meine ich. Dass es da nach wie vor ein paar angenehme Worte gibt, wenn man da einkaufen geht, weil man da persönlich bekannt ist. Dass es dort nach wie vor die alten DDR-Brötchen gibt, aber auch König Ludwig Brot. So etwas meine ich. Gibt es ja sogar im Westen, der schon 50 Jahre länger den Kapitalismus hat. Genau. Das war im Zweiten Weltkrieg. Aber, wo Sie merken, das war vorhin schon mal der damalige Stadtinnehmer, wer sich die Qualität leisten kann, der kriegt sie auch geliefert. Naja, ich kriege das von Brötchen. Ja, bei Brötchen kann natürlich auch mal der Arbeiter sich teure Brötchen kaufen, das will ich nicht bestreiten. Ja. Bloß warum sind denn gerade die beiden Massen, also Backwerk zum Beispiel, diese Sachen, Backwerk heißt zum Beispiel, also Kette, ich glaube, die ist jetzt auch hier schon in Ostdeutschland unterwegs, gibt es im Westen massenhaft Backwerk, da holen sich die Brötchen aus irgendwelchen Körben, die quasi automatisch von automatischen Backstraßen gleich beliefert werden. Personal ist nur noch an der Kasse und zur Aufsicht, damit jemand kostenlos die Waren mitnimmt. Und die Kosten ein Zehntel von den Brötchen bei dem Spezialitätenbäcker. Und die sind voll, die Läden. Weil viele Menschen bemerken, sie können ihr Lohnbudget neu strukturieren, wenn sie mit den unmittelbaren Notwendigkeiten des Lebens, zu denen ja Brot gehört, quasi das gegen Null setzen können. Dann können sie mal auf was anderes auch noch leisten. Also ist auch wieder eine Folge von der ewigen Rechnerei, wie weit reicht mein Budget, dass diese Backwerk-Selbstbedienungsbäckereien so einschlagen. Übrigens weithin auch zu Lasten der alteingesessenen Bäcker, denn auch die alteingesessenen Bäcker haben verlieren darüber einen Teil ihrer Kundschaft. Was wäre dann Ihre Lösung, dass jeder Arbeitnehmer eine maximale unendliches Budget hat? Bei der Gesetzmäßigkeit sind wir erstmal, dass das Budget ja nicht unendlich ist, sondern das Budget unter Druck kommt. Ja, aber das wäre ja so, jeder könnte es maximal an Qualitätswert. Die Unternehmen, wir sind noch nicht fertig mit der Analyse, kann jetzt vorschlagen, was man anders macht, wenn man nicht zur Kenntnis nimmt, wie hier jetzt wirklich tatsächlich konkurriert wird. Also sie konkurrieren einerseits, hat es geheißen, um die Qualität bedingt. Sie konkurrieren andererseits aber auf jeden Fall um den Preis. Bei gleicher Qualität wird ein günstigerer Preis genommen. Das Produkt wird ein bisschen Preis gekauft. Bei Leuten, die sowieso kein Geld haben, ist eigentlich hauptsächlich der Preis das entscheidende Argument. Alles andere können sich gar nicht leisten. So, jetzt, das war die Abteilung, die wir gerade besprochen haben. Jetzt besprechen wir mal hier diese Unternehmen, die Preise erzielen, aus denen sie Kosten und Profit bedienen wollen, aufteilen wollen, stehen in Konkurrenz zueinander. jedenfalls die Abteilung der Konkurrenz, die um den Preis geht. Preissenkung erlaubt mir, mehr abzusetzen. Erlaubt mir, den Marktanteil zu vergrößern. Nur wie macht man das, ohne dass der Profit dabei verloren geht? Nein, falsch, ich habe noch was vergessen. Wie macht man das mit Preissenken? Wie gesagt, Preissenken. Preissenken geht oft, würde bei gleichen Kosten am Profit gehen. Ich brauche also eine Methode, die es mir garantiert, die Preise zu senken, ohne den Profit, wenigstens den Profit gleich zu lassen oder ihn gar steigen zu lassen. Die Produktionsmittel effizienter einzusetzen zum Beispiel. So ist es. Und es muss nicht unbedingt Arbeitskraft sein. Ja, ich habe ja nicht behauptet. Produktionsmittel einzusetzen, diesen Produktionsprozess produktiver zu machen. Oder halt den Güter, die man einkauft, über die Produktion günstiger einzukaufen. Das hat halt seine Schranken. Das passiert natürlich zusätzlich auch, dass man sie möglichst günstig einkauft. Es gibt halt über eine gewisse Zeit einen gewissen Marktpreis und den kann man ein bisschen unterbieten, aber letztlich ist da halt der Baumarktpreis, der gerade existiert. Also lässt sich eigentlich wenig möglich zusätzlich gewinnen, weil die anderen ja nicht genau das Gleiche machen bei der Konkurrenz. Auch die versuchen, das Öl billiger zu kriegen oder die Kohle oder den Stahl oder welche Rohstoffe sie immer benutzen. Es kommt also im Wesentlichen darauf an, die Ausnutzung des Gekauften. Sei es Produktionsmittel in Form von Rohstoffen, sei es Produktionsmittel in Form von Maschinen. Die Ausnutzbarkeit, der Ertragskraft der Produktionsmittel zu steigern. Die Ertragskraft der Produktionsmittel zu steigern geht, indem die Maschinen, jetzt sind wir beim technischen Fortschritt, neue Techniken haben, die einen geringen Arbeitseinsatz, bei geringem oder gleichem Arbeitseinsatz, mehr Ertrag bringen. Mehr Produkt bringen, weil das Produkt dann Preis hat. Heißt, mehr Produkte, auch einen höheren Preis. Jetzt kann ich aber, um in der Konkurrenz zu Marktanteile einzuheizen, mit dem Preis runtergehen und behalte entweder den gleichen Profit oder kann sogar den Profit steigern, weil ich entsprechend hier die Kostensenkung pro Stück, Stück kostet das Argument, oder ist die Kategorie, die hier wichtig ist, die Stückkosten senke, durch erhöhte Produktivität. Doch soweit erstmal zur kurzen Erläuterung des Vorgangs. Was also ist der Nutzen, was ist der Zweck des technischen Fortschritts? Mal einen anderen Gesichtspunkt einbringen. Erleichterung der Arbeit. Verkürzung der Arbeitszeit, ja, alles drin. Naja. Wenn die Maschinen produktiver sind, können wir auch weniger arbeiten. Nachdem man weiß, dass die Arbeit in der Industrie nicht gerade die gesündeste Sache ist, hätte mehr Zeit für sich, wenn die Zeit mehr sein Gesundheit zu erhalten, wenn die Zeit für sich und seine Familie oder seine Hobbys oder was immer man vorhat. Und die Arbeit könnte auch leichter werden, wird auch leichter. Heutzutage muss kein Arbeiter mehr große Teile heben, da gibt es Apparate dafür. Es waren früher 10 Arbeiter, die es hochgewuchtet, die gibt es nicht mehr, die sind draußen. Jetzt macht es der Automat. Und der übrig geblieben ist, arbeitet immer noch. Was haben wir zurzeit an tariflicher Arbeitszeit in der Metallindustrie, zum Beispiel 37,5 Stunden? Ha, tarifliche Arbeitszeit, effektive Arbeitszeit. 40 Stunden, 42 Stunden, 45 Stunden, wenn wir in der Auftragsspitzen sind, sogar 50 Stunden. Also technischer Fortschritt, ja, den generieren oder lassen die Unternehmen generieren. Aber für einen Zweck, der heißt, wie kann ich die Preise so senken, dass der Gewinn dabei nicht fällt oder sogar steigt, letztlich steigt. Ich habe es erstmal nicht fällt, deswegen gesagt, wir haben eine Konkurrenz und ob er steigt, hängt davon ab, ob die Konkurrenz gleich nachzieht. Also wenn die Konkurrenz blitzschnell nachzieht, dann ist natürlich die Sache sofort egalisiert, wenn ich nicht. Gleich bleibt, wäre schon mal immerhin, meine Kosten sind gefallen und wenn die Konkurrenz die Maschinen hat und ich habe sie auch, dann habe ich wenigstens nicht verloren. Das ist nämlich das Zweite. Ob der technische Fortschritt tatsächlich zur Preissteigerungsmöglichkeit führt, hängt ab von der Reaktion oder von der Aktion der Konkurrenten, die alle denselben Zweck haben. Alle wollen sich ihre Gewinne erhöhen, alle haben den technischen Fortschritt als Mittel und setzen in Konkurrenz zueinander den technischen Fortschritt ein, weil jeder genau das will, Erhöhung des Profits. Aber hinzu kommt ja noch, dass der technische Fortschritt sich ja auch refinanzieren muss. Ne? Also man muss ja erstmal Investitionen tätigen, um den technischen Fortschritt bezahlen zu können. Ja. Und das muss sich ja auf Dauer auch wieder rentieren im Prinzip. Also die Rentabilität spielt ja da eine ganz wichtige Rolle. Speziell also die Refinanzierung des technischen Fortschritts von neuen Maschinen und so weiter und so fort. Das wäre in der Erklärung der nächste Schritt. Ich will erstmal hier kurz einhalten, das ist der nächste Schritt. In der Tat, der Vorschuss, der Kapitalvorschuss für den Produktionsapparat, vergrößert sich, und zwar der Kapitalvorschuss, der folgende Form hat. Maschine hat einen anderen Umschlag als die Arbeitskraft. Die Löhne der Arbeitskraft, die schlagen um, praktisch das Geld, was der bezahlt, wandert in die als Preisbestandteil in die Ware wird verkauft und das Geld ist zurück. Die Maschine aber, die wird auf 3, 4, 5 oder 10 Jahre lang, je nachdem wie lange sie halt geplant ist, gekauft. Das heißt, der Kapitalvorschuss, der wandert nicht gleich im gleichen Jahr wieder zurück, sondern erst in 2, 3 oder 5 Jahren oder in 10 Jahren. Diese Spezialität führt zu einer ganz anderen und neuen Kalkulation der Unternehmen, nämlich man darf sie nicht erwischen lassen beim Investieren in eine Maschine, die nicht in den geplanten 5 Jahren umschlägt, sondern deswegen nicht mehr umschlägt, weil andere längst mich überholt haben und ich mit dem Preis nicht mehr mitkomme. Also verliere, die Konkurrenz verliere. Da ist die Maschine zwar noch voll funktionstüchtig, die würde auch noch 5 weitere Jahre halten. Die ist aber ökonomisch gesehen verschlissen. Kaputt. Und dieser ökonomische Verschleiß der Maschine führt dazu, dass das Unternehmen entweder die Maschine rausschmeißen muss, also Wert vernichtet wird. Nicht deswegen, weil es gern Wert vernichtet, sondern weil es den Wert vernichten muss, um eine Investition zu machen, um die Konkurrenz zu übertrumpfen. Oder aber sie scheiden aus dem Wettbewerb, aus der Konkurrenz, wenn sie dafür das Kapital bekommen. Das möchte ich jetzt aber auch nicht gleich wieder bejubeln, als da kommt dann vielleicht ein fruchtbarer Wettbewerb raus, der beste Sieg oder der schlechteste muss zu Recht untergehen. Man muss mal überlegen, der schlechtere, der untergeht, der beschäftigt eine ganze Reihe von Leuten, heutzutage Tausende von Leuten. Und diese Tausende von Leuten, die leben davon, dass ihre Arbeit rentabel ist. Und sie leben genauso lang davon, von der Arbeit, wie sie rentabel ist. Ist sie nicht mehr rentabel, weil die Maschinerie und die Produktivität der Maschinerie zurückbleibt hinter dem anderen, das ist deren Einkommensquelle mit kaputt. Marktwirtschaft, wer also so betrachtet, nicht das, an was man immer zunächst denkt, Verteilung von Gütern. Im primitivsten Fall der Marktplatz, der auf dem Tonplatz gelegentlich stattfindet, oder wirklich einer stattfindet oder mehrfach. Der Marktplatz, wo die Leute unmittelbar als Käufer und Verkäufer sich gegenübertreten. Die ganze Welt ist der Marktplatz. Markt ist auch zugleich ein Ort, in dem die Bestandteile zusammengeschraubt werden, die am Marktplatz verschachert werden, also in der Konkurrenz der Anbieter und Nachfrager ihren neuen Inhaber finden. Marktwirtschaft heißt technischer Fortschritt zu Lasten derer, die arbeiten. Und was dann, wenn die Leute technisch hochwertigere Produkte kaufen, was ist dann die Last des Arbeitnehmers? Der Arbeitnehmer, den gibt es ja gar nicht mehr, weil der technisch hochwertige. Achso, der ist überhaupt gar nicht mehr gearbeitet. Ich habe da gerade erläutert, dass der Unternehmer, der kein Kapital mehr bekommt, für die noch nicht umgeschlagene Maschine eine neue zu kaufen, also es besteht ja die Konkurrenz nicht, der macht geht bankrott, sowas gibt es ja. Also zum Beispiel, wenn man. Ja, dafür entstehen neue Märkte. Erstmal entstehen neue Märkte nicht, erstmal entstehen Arbeitslose. Ja, zum Beispiel in der Druckmaschinenindustrie haben wir die Konzentration von Produzenten so stark vorangeschritten, dass es nur noch drei große Anbieter am Weltmarkt gibt. Alles drei sind deutsche Firmen. Heidelberg, Mann-Roland und noch der dritte, der Name jetzt gerade nicht parat hat. Immerhin Roland macht jetzt gerade Bankrott. Die drittgrößte Firma, Druckmaschinenfirma der Welt. Dafür nicht deswegen, weil sie keinen technischen Fortschritt eingesetzt hat, sondern weil alle so viel technischen Fortschritt eingesetzt haben, dass jeder Einzelne quasi allein den Weltmarkt bedienen könnte. Weil sie aber in Konkurrenz zueinander machen und in Konkurrenz zueinander machen müssen, kommen zum Schluss Kapazitäten raus, die größer sind als noch rentabel verwertbar. Damit ist das Kapital, was in diesem bei Emmanuel Roland jetzt investiert ist, nichts mehr wert, wird entwertet. Aber dann sind auch alle die entwertet, die hier daran gearbeitet haben. Und da kommen nicht gleich die nächsten Unternehmen und sagen, komm, wir haben euch genau auf euch gewartet, erstmal fliegen die auf den sogenannten Arbeitsmarkt. Ja, die müssen sich halt entsprechend weiterbilden. Oh ja. Aber das würde ja voraussetzen, wir sollten lieber jetzt immer Bücher lesen, also Elektronik, also elektronische Bücher sind dann eigentlich total verboten, weil wir brauchen ja die Arbeitnehmer für die in den Druckerunternehmen brauchen ja ihre Jobs. Deswegen, also Kindle und sowas müsste verboten werden. Ja, das wäre gesagt. Das kommt so und undurchdringlich dann hinten rein. Wir haben das behauptet, dass die verboten werden sollen. Ja, was ist halt die Alternative? Sie erzählen nur, alles ist schlecht. Ja, sag doch, ich habe doch vorhin schon mal was gesagt, vielleicht hast du das überhört. Technischer Fortschritt wird nicht verwendet zur Verminderung von Arbeit, sondern zur Konzentration der Arbeit auf einen Teil der beschäftigbaren Menschen und die anderen sind 100% frei. Ja, aber die Menschen, die bilden sich ja weiter. Es ist ja nicht so, früher waren alles Bauern. Die bilden sich weiter mit Handgeld. Großteil ist jetzt nicht mehr Bauern. Ich glaube, du meinst, dass alle auch einfach nur noch am Tag 3 Stunden arbeiten könnten und dafür jeder, der Geld kriegt, aber es ist so, dass einer 20 Stunden arbeitet. Die anderen am Tag. Ja, das würde aber bedeuten, dass die Leute, die 20 Stunden arbeiten, Teil ihres Budgets abgeben müssten oder wollen müssten an die oder weniger arbeiten entsprechend. Und keiner will das. Natürlich will das keiner, weil jeder seinen eigenen Nutzen maximiert. Genau. Das ist die Grundvoraussetzung. Grundsätzlich die Frage, was dann jetzt dabei rauskommt, wenn alle Leute nämlich so schlecht sind, dass sie immer nur einen eigenen Profit wollen, dann gibt es ja eigentlich keinen Ausgang. Ja, wenn alle vom Profit abhängen, die Eigentum haben, und alle vom Arbeitslohn abhängen, den sie bloß von denen bekommen, die Eigentum an Produktionsmitteln haben, dann sind alle da genau davon abhängig. Und dann müssen alle gegeneinander konkurrieren. Da hilft nichts zu sagen, macht Zeit, geht doch mal in euch und hört damit auf zu konkurrieren. Das war ja gerade die Beweisabsicht, das Beweisziel zu zeigen. Es ist nicht abhängig von guten und schlechten Willen der Leute. Das ist abhängig von diesem Mechanismus, der Produktionsmechanismus, der Marktwirtschaft genannt wird, und manche sagen auch Kapitalismus dazu, um uns unterhalten, welcher Ausdruck besser passt. Die Sache ist aber dieselbe. Aber wird sich jetzt diese generelle Eigenschaft dann ändern, wenn es jetzt ein anderes System wäre, glaube ich, eigentlich nicht. Wenn man zum Beispiel technischen Fortschritt machen würde, dessen Ziel darin besteht, Arbeit zu erleichtern und die Produktivität zu erhöhen, zugleich also auch noch genügend Waren, genügend Gegenstände des Gebrauchs zu erzielen, wäre doch die Sache eigentlich gegessen. Ich sage jetzt nur mal, wenn man schon mal hier darüber nachdenkt, was lässt sich hier ändern? Wenn der technische Fortschritt Mittel der Profitmaximierung ist, dann kommt das raus. Und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, dass wenn alle abhängen vom Geld, dass jeder vom Geld möglichst viel haben will. Naja, denn je mehr Geld jemand hat, desto sicherer kann er sein, dass das Leben, was auch immer kommen mag, es sei eine Finanzkrise, das Leben gegessen ist, finanziert ist. Also ich finde ja auch, dass am liebsten alle sich gerne lieben sollen, aber ich glaube nicht, dass dass die lieben. Eigenschaft, die Leute dazu bringt, die müssen sie den Profit lieben. Zu maximieren, dass die weggeht, wenn plötzlich alle nicht mehr davon abhängig sind, sondern dass es immer noch Leute gibt, die sagen, ja, ich möchte aber jetzt das und das und das haben. Und das setzt aber voraus, dass sie das Mittel haben, andere Leute für sich einzuspannen. Nur wenn sie andere Leute vorfinden am Markt, die für sie arbeiten, für weniger Entgelt, als sie selber erwirtschaften, funktioniert das. Das setzt das Privateigentum voraus, dass jemand mehr haben will als andere. Kann man einfach mehr entnehmen, wenn wird sich denn hergeben, für mich was herzustellen, ohne dass ich was dafür tue. Es setzt doch ein Verhältnis voraus, nämlich das Verhältnis des Eigentums an Produktionsmitteln. Die Gesellschaft scheidet zwischen einer Minderheit derer, die Besitzer von Produktionsmitteln sind oder Partikel davon, meinetwegen, die können wir noch dazu nehmen, die kleinen Aktionäre, die Partikel von Eigentum haben, was so verwendet wird, dass andere als Arbeitskräfte, zum Teil sogar Teile von der Aktionärschaft, diejenigen, die von der Aktie nicht leben, aber ihr Sparguthaben drin investieren, die davon leben, dieses Eigentum zu verwerten. Das heißt, Sie sagen, die Besitzlosigkeit ist die Antwort auf dieses... Besitzlosigkeit ist was anderes wie Eigentum. Eigentumslosigkeit. Sollte Eigentum gleichmäßig verteilt werden? Oder Eigentum heißt, wenn wir jetzt hier an der Stelle von Eigentum reden, Eigentum heißt, diese Form des Eigentums, jemand hat Eigentum am Produktionsmittel und entscheidet, wer damit arbeiten darf. Und zu welchem Zweck. Dieses Eigentum. Dann muss der Bauer was abgeben. Von Ärzte zum Beispiel. Wir haben doch jetzt von Unternehmen geredet. Und abgeben nützt ja auch wenig. Denn wenn die weiterhin in Konkurrenz zueinander stünden, wenn der Unternehmer sich eingliedern würde in die Arbeiterschaft seiner eigenen Firma, die müssten sich weiterhin so miteinander gegeneinander konkurrieren. Dann müssten sich halt auch in der Vollversammlung oder Mitgliederversammlung immer wieder mal entscheiden, wer wird künftig versetzt nach unten auf einen schlechten Arbeitsplatz, schlechter bezahlten Arbeitsplatz, wer wird künftig rausgeschmissen, also entlassen. Das hilft ja nichts. Die Produktion von Gebrauchswaren in Form von Konkurrenz zu organisieren, unterstellt Eigentum. Und wenn es Eigentum kollektiv sein sollte, liegt es an der Frage, dass die Produktivität als Mittel der Konkurrenzdurchsetzung verwendet wird, gar nichts. Das sieht man daran, dass wenn, es gibt ja im heutigen Kapitalismus auch immer wieder so Fälle, dass irgendeine Firma bankrott geht und die Arbeiter sich entschließen, die Firma zu übernehmen, weil sie wirklich entwertet ist, gelingt es ihnen auch durch Zusammenlegen ihrer Spargroschen, die Firma zu kaufen. Dann muss sie als Kollektiv mit konkurrieren und es hat sich an der Lage nichts Großes geändert. Ja, nur weil alle anderen nicht enteignet sind. Wie bitte? Nur weil alle anderen nicht in derselben Situation sind. Aber alle anderen sind ja heutzutage noch Eigentümer. Aber es nützt doch nichts, wenn ich als Kollektiv genau das machen muss, den Preis senken mit dem technischen Fortschritt. Das heißt, ich muss die Arbeitsproduktivität erhöhen, brauche weniger Leute. Dann müssen die Leute, die Eigentümer oder kollektiven Eigentümer sind, darüber befinden, wer von den Leuten wird künftig nicht mehr ernährt von der Firma. Das ist doch ein Widersinn. Also am besten sollten alle Eigenversorger werden. Da gibt es kein Unternehmen. Woraus folgt das? Jetzt möchte ich einmal. Da gibt es kein Unternehmen, oder da gibt es keine Konkurrenz. Fragen, warum Sie so wüste Übergänge machen? Wo rede ich denn von Eigenversorger? Nein, weil Sie sagen, technischer Fortschritt ist schlecht. Also A, Unternehmen sind. Also Konkurrenz sind schlecht. Habe ich nicht. Ich also Konkurrenz ist schlecht, von Konkurrenz haben Sie auch und Eigentum geredet. Ja. Aber nicht von der Frage Versorger. Nein, aber Konkurrenz ist, sagen wir mal, entsteht automatisch, wenn zwei Unternehmen existieren. Oder? Ja, wenn es Unternehmen gibt, dann gibt es natürlich Konkurrenz. Das ist ja die Voraussetzung. Ja. Und ein Unternehmen alleine würde wahrscheinlich, da sich Menschen sehr selten einig sind, irgendwann dazu führen, dass das Unternehmen gesplittet wird. Auch damit für die Konkurrenz entsteht. Warum denn die Unternehmen abschaffen erstmal? Das Eigentum abschaffen. Ja, und was ist das Ergebnis? Wenn keine Unternehmen existieren, ist jeder Selbstversorgung. Warum folgt dann da Selbstversorgung raus? Weil wie soll sonst irgendwas verbreitet werden? Was ist. Der Bäcker ist ein Einzelunternehmen. Nehmen wir doch mal die. Fleisch ist auch ein Einzelunternehmen. Also kann es. Nein. Das kein Unternehmen, das ist bloß, wenn es ein Privateigentum ist. Das ist kein Unternehmen. Doch. Jeder Betrieb ist ein Unternehmen. Ich glaube, hier herrscht ein grundsätzliches Missverständnis zur Veranstaltung an sich. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ging es Ihnen jetzt in erster Linie darum, erstmal Missstände oder Ambivalenzen in der Wirtschaft erstmal aufzudecken, dann die Funktionsfähigkeit oder wie die Marktwirtschaft funktioniert, erstmal hier darzustellen, ohne eine Wertung reinzubringen. Habe ich das jetzt so richtig verstanden bisher? Das ist Wertung. Das ist doch das ist eigentlich der Unterschied zwischen zu sagen, in diesem Prozess führt die Anwendung des technischen Fortschritts zur Arbeitslosigkeit von einem Teil der Leute? Ist das eine Wertung oder ist das ein nur so ist es halt? Das ist eine Wertung. Naja, ja, es kommt darauf an, wie man, weil man kann jetzt einfach sagen, es ist so. Es ist ja ein Tatbestand im Prinzip. Ja, da gibt es ja einen ganz, das ist das Richtige. Worauf natürlich schwingt da eine Wertung mit, dass es im Prinzip schlecht ist, klar. Technischer Fortschritt bringt einen Teil der Arbeiter um ihren Arbeitsplatz, damit um ihre Erwerbsquelle. Genau. Ja. Da kann ich sagen, sagst du, man muss sich jetzt trennen und fragen, ist das Bewertung oder ist das bloß Urteil? Nee, da wollte ich überhaupt gar nicht drauf ein. Ich wollte jetzt einfach nur, dass Sie quasi erstmal nur gesagt haben, okay, da gibt es diese Ambivalenz mit dem Arbeiter auf der einen Seite als Mitglied in dem Betrieb und auf der anderen Seite als Konsument. Ne? Mhm. Wo er sagt, er will da seinen Nutzen maximieren, aber er möchte auch gerne viel Lohn für seine Arbeit kriegen. Erstmal nur aufzudecken, da gibt es diese Ambivalenz. Also so halt erstmal, das ist so, ne? Im Prinzip, oder da nicht? Nicht, wenn wir sowas aufdecken, wie oder dass man das erstmal sieht, dass man überhaupt erstmal merkt, wie das Konstrukt Marktwirtschaft funktioniert. Es stellt sich heraus, dass wenn man das Funktionieren der Marktwirtschaft analysiert, dass es dabei Gewinner und Verlierer gibt, immer so genau. zu sagen. Die Bewertung dieses Mechanismus hängt ganz sicher ab von der Stellung in diesem System. Derjenige, der Gewinner ist, wird sagen, für mich jedenfalls ist es gut. Das ist klar. Derjenige, der Verlierer ist, wird sagen, für mich ist es nichts. Derjenige, der sich rausstellt, von außen betrachtet, der kann dann sich rausnehmen zu sagen, ach, mich geht es ja sowieso nichts an, wenn er wirklich draußen steht. Ich kann sagen, eine interessante Gegensätzlichkeit der Interessen, wunderbar, schauen wir mal weiter zu. Wenn er weiter zuschaut, wird er feststellen, wenn sich die Unteren, die Verlierer, dagegen wehren, da muss er feststellen, wieder als objektiver Betrachter, aha, die wehren sich. Die haben am Schluss aus ihrer Lage gezogen, so nicht mehr. Wenn die anderen dann dagegenhalten und ihr Eigentumssystem verteidigen, kann er sagen, aha, die Nutznießer verteidigen sich. Aber da habe ich doch nie unterschieden zwischen Bewertung und Analysieren oder Funktionieren. Sondern es hängt ganz davon ab, welche Stellung der Betreffende hat. Für denjenigen, der Verlierer ist die Aufklärung über die Frage, warum er der Verlierer ist, was ist der Mechanismus dessen, zugleich die Erklärung entweder der Notwendigkeit des Prozesses oder es ist doch bloß die Willkür. Nur dafür muss ich die Wissenschaft überhaupt betreiben. Hängt es an der Willkür des Unternehmers oder ist es an System, als Systemnotwendigkeit, dann nützt es gar nicht, den Unternehmer auszutauschen durch einen anderen. Oder nützt es gar nicht, den Unternehmer zu appellieren, könntest du denn vielleicht großzügiger sein? Er darf dies nicht. Weil das System ihn dazu zwingt, an bestimmten Stellen Grausamkeiten gegen seine Beschäftigten zu unternehmen. Und wenn man mal dieses hier Profit versus Arbeitslohn als dauernde Grausamkeit betrachtet, also dauernd den Lohn seiner Beschäftigten vom Standpunkt der Profiterzielung auf dem Niveau zu halten, nicht unbedingt immer zu drängen, nicht immer gleich, die muss man gar nicht daran denken, einfach mal gleich zu halten, ist angesichts dessen, was er von ihm verlangt, selbst schon eine Ungehörigkeit, denn Armut bemisst sich ja nicht daran, wie viel Äpfel man im Leben kriegt und wie viel Semmeln und wie viel sonstige Gegenstände. Armut bemisst sich daran, was die Gesellschaft an Reichtum, an sachlichen Reichtum produziert und ob man daran teilhat oder ob man davon ausgeschlossen ist oder welches, was man tun muss, um jedenfalls partizipieren dieses Reichtum zu kriegen. Das jedenfalls. Da brauche ich keine extra Bewertung der Sache, sondern das wird sich jeder dann nach seinem Stand innerhalb dieser Produktionsweise schon zurechtlegen und sagen, aha, das heißt, diese Produktionsweise müsste man auflösen, müsste man ändern, abschaffen oder nein, ich bin ja dann zu davon, ich will, dass sie weiterhin besteht. Es ist ein Interessensgegensatz der Sache nach und deswegen auch ein Bewertungsgegensatz. Ja. Ich würde mich da mal anschließen, dass Sie teilweise sehr einseitig sind. Und zwar betonen Sie stets das Negative, was unweigerlich wirklich da ist. Also es gibt Armut, es gibt auch Reichtum, aber hier wird ständig das Negative betont. Also zum Beispiel der technische Fortschritt, das haben Sie ja selbst gesagt, der bewirkt einen Fortschritt. Ja, das, der sagt es ja schon aus, aber wenn es den nicht, also wenn wir keine Konkurrenz hätten, ja, dann gibt es immer nur ein Produkt. Eins. Wozu gibt es ja keine Notwendigkeit, mehrere Produkte zu erschaffen, ja, die sich in irgendwas unterscheiden. Und ich muss sagen, also eine Marktwirtschaft befördert ja eine Vielfalt, die aber auch einen Gewinn darstellen kann. Das möchte ich sagen. Und zum Zweiten, sicherlich gibt es Armut, aber es gibt Reichtum, aber ich würde sagen, die große Masse müsste auch mal betrachtet werden. Und dass es einen geringen Teil uns im Land gibt, oder überhaupt, der reich ist, aber auch einen geringen Teil, der arm ist, spielt genauso eine Rolle wie viele, die relativ wohlhabend sind. Und jetzt ist natürlich wieder die Frage, was ist Wohl, also wann geht es einem gut, wenn man sich 10 Stück Fleisch und könnte ein Stück Fleisch, aber und das spielt auch darauf an, die Produktionsbedingungen, also bevor ich mir, also früher hätte ich ein Metallstück geben müssen und habe mir das Kreuz geworfen und habe ich einen Automaten und ich finde, das ist auch ein Gewinn. Und das ist aber auch nur da, weil es technischen Fortschritt gibt und auch nur, weil es Konkurrenz gibt. Also das ist eigentlich so das Positive, was mir hier total fehlt. Und ja. Ich würde gerne auf den Teil eingehen, dass du sagst, es gibt ja auch positive Seiten an dem technischen Fortschritt. Ja, nee, auch in der Markt. Oder gibt es auch noch an der Konkurrenz, die du als Ursache für technischen Fortschritt hier kennzeichnest. Also würde ich sagen, zu dem ersten nur ganz schnell. Ja, von mir aus gibt es jetzt irgendwelche Roboter, die können was heben und so weiter. Ob du davon profitierst, dass es die gibt, hängt auch ganz davon ab, ob du die überhaupt benutzen kannst, ob du Zugang dazu hast. Und das ist eine Frage deines Geldbeutels. Bloß weil es saumäßig viele Innovationen gibt und irgendwelche ganz tollen technischen Hilfsmittel, heißt es noch lange nicht, dass da auch jeder in den Genuss von dem Zeug kommt. Eben das ist genau aus dem vorhin dargestellten Grund eine Frage davon, ob man genug Geld bekommt. Das Zweite ist, weil du sagtest, naja, ich meine jetzt ein Unternehmen zum Beispiel, also zum Beispiel die Scheiben von so einem Auto werden heute nicht mehr von 5 Männern reingehoben, sondern von einem, der einen Automaten bedient. Ja, den hat sich die Produktion doch eigentlich... Ein Unternehmen stellt den Automaten nicht an, damit der Arbeiter es leichter hat, sondern nur unter der Bedingung, dass das ein positiver Beitrag für die Steigerung des Profits ist. Sicher, deswegen, aber es hat doch was Positives auch an sich, oder? Nee, also, es hängt davon ab, ob das davon dafür ein Beitrag ist. Ich wollte das unterbrechen. Die Geschichte mit den Arbeitsmitteln, die an die Schwerarbeit abnehmen. Die werden betriebswirtschaftlich so folgendermaßen kalkuliert. Erstmal, sie müssen bezahlte Arbeit einsparen. Die müssen billiger sein als die Löhne, die man sonst bezahlen müsste. Das heißt, der Standpunkt, wann führe ich sowas ein, hängt auch ab von der Frage des Lohns. Langsam. Zweitens, wenn ich den Leuten, die ich beschäftige, körperliche Arbeit abnehme, habe ich damit auch die Voraussetzung geschaffen, die Arbeit zu beschleunigen, die sie ohne diese Hilfsmittel gar nicht hinkriegen. Okay. Was heißt das für denjenigen, wenn man jetzt mal die letzten 10 Jahre Automobilproduktion vergleicht, in der, wo sie jedes Jahr ungefähr 10-30% Produktivitätserhöhung gemacht haben. Die Leute haben immer leichtere Arbeit pro Handgriff. Aber die Zahl wird immer mehr vollgepackt mit lauter leichten Handgriffen. Sodass der Effekt für die Leute gar nicht heißt, Gott sei Dank breche ich mir das Kreuz nicht mehr. So die Leute waren fickrig und nervös und schlaflos, weil sie überhaupt keine Zeit mehr haben, mal sich zurückzulehnen und zu sagen, jetzt mache ich mal Pause. Denk mal an den neuesten Vorschlag des Arbeitgeberpräsidenten. Der sagt, natürlich moralisch wunderbar, die Feindschaft gegen die Raucher ins Feld führend, wozu brauchen wir noch Raucherpausen? Rauchen ist doch sowieso schädlich. Man schlägt ja nicht vor, raucht in der Raucherpause nicht, das wäre nützlicher für euch. Man sagt dann, die muss man abschaffen. Man kommt ja auf die Idee, abzuschaffen. Das könnte vielleicht ein kleiner Hinweis darauf sein, dass die segensreichen Wirkungen der Marktwirtschaft immer nur eingeführt werden und geplant werden, um auf der anderen Seite jede Erleichterung, die sie mit sich bringen, sofort umzusetzen in neue Erschwernisse. Und das genau habe ich vorhin angegriffen. Nicht, dass ich die Erleichterung bestritten habe, sondern damit kann man jetzt Leute einsetzen, zum Beispiel für Arbeiten, wo man früher studiert haben musste oder wenigstens eine gute Lehre haben musste. Die braucht man gar nicht mehr als Leute mit 3- oder 4- oder 5-jähriger Ausbildung. Man kann in Indonesien Leute, die gerade alphabetisiert sind, teilweise sogar ohne Alphabetisierungskünste, hinstellen, weil die wesentliche geistige Leistung in der Maschine steht. Schon wird der Fortschritt, den die Marktwirtschaft hier eingeführt hat, verwendet, um Löhne in Vergleich zu bringen, die vorher gar nicht zum Vergleich zu bringen waren. Nämlich Löhne in Indonesien und Löhne in Deutschland. Nicht etwa bloß Deutschland und Polen, Nachbarn, sondern 5000 Kilometer Entfernung. Die waren verglichen und die Unternehmen können sich entscheiden, den technischen Fortschritt, den sie erfunden haben lassen, dazu zu verwenden, Leute in die Arbeit zu bringen. Wer würde leugnen, dass die Arbeit leichter geworden ist? Vor allem für die, die entlassen sind. Die brauchen gar nicht mehr zu arbeiten. Die haben jetzt 100% Freizeit. Richtig. Ja, aber Sie sagen auch, dass grundsätzlich die Arbeitnehmer letztendlich deren Qualifikationsniveau sich nicht ändert. Sie stellen immer fest, dass okay, das ist der Arbeiter, der macht nur das und wenn es das nicht mehr gibt, dann hat er keinen Job. Die hohe Qualifikation brauchen Sie nicht mehr. Was? Ich habe ein Beispiel, warum anders. Gar nicht die hohe Qualifikation der deutschen Arbeiter brauchen Sie nicht mehr. Wenn Sie Studien lesen, dann wissen Sie, dass die Informationsgesellschaft sind. Und die indonesischen Arbeiter, die keine Ausbildung haben, werden benutzt. Das Qualifikationsniveau in Deutschland ist um einiges höher und es ändert sich auch immer stärker dazu. Ja, es werden halt gerade diese einfachen Schritte. Wir haben jetzt ein anderes Beispiel. Das Beispiel war, er hat gesagt, der technische Fortschritt nutzt den Leuten. Der technische Fortschritt nutzt den Leuten insoweit, als sie bestimmte Belästigung, Lasten nicht mehr haben. Ja. Das ist eine Schwere. Da werden ihnen nur andere Lasten aufgehalst. Und hat sogar noch den Nebeneffekt, dass dadurch Leute um die Arbeit gebracht werden, die hohes Qualifikationsniveau haben in Deutschland. Natürlich ist das höher als in Indonesien. Mit einer, mit einer 150-jährigen Allgemeinbildung und wunderbaren Universitäten. Natürlich ist das höher. Aber es nützt nichts, wenn man entlassen wird als Facharbeiter. Ja, dann weil muss man sich halt weiterentwickeln. Sie sehen das alles so statisch. Ich sehe es nicht. Die ganze Gesellschaft entwickelt sich. Ich habe hier hingeschrieben, ohne Konkurrenz keine technische Fortschritt, Fragezeichen. Ich sehe gar nichts statisch. Technischer Fortschritt, warum soll eigentlich nur die Konkurrenz die Leute auf die Idee bringen, mit technischem Fortschritt wäre das Leben leichter als ohne? Haben die Eltern Grips bei einem hohen Qualifikationsniveau in Deutschland? Würden die nicht sagen, Maschinen, die mir das Heben von Lasten abnehmen, müsste man sofort einführen? Ist sogar mir eingefallen, ohne Konkurrenz, ich wohne in einem Haus, wo man 100 Stufen erstmal einen Berg hochlaufen muss. Was mache ich? Ganz ohne Konkurrenz, um die Lasten, die man da auch hat, Bierkästen und so weiter hochzubringen. Es gibt tatsächlich im Laden Sackkarren mit Achsen, die die Treppen hochfahren. So was beschafft man sich dann. Ganz ohne Konkurrenz. Einfach, weil man die Arbeit entwickelt. Das Beispiel steht für Arbeitserleichterung. Weil ich die Arbeit mir erleichtern will, sage ich, dann möchte ich eine Maschine haben. Wenn sie schon gibt, nee, kaufe ich sie. Wenn sie nicht gibt, würde ich mir vielleicht die Frage vorlegen. Leute, es gibt doch sehr viele Menschen, die viele Stufen Lasten hochtragen müssen. Können wir uns nicht mal zusammentun, um da was zu entwickeln? Das wäre dann die andere Variante. Natürlich braucht man für viele technische Fortschrittsleistungen kollektive, also gesellschaftliche Arbeit. Ja, das ist doch heute nicht anders. Macht doch nicht ein einzelner Ingenieur, der die Maschine herstellt. Aber es war ein anderes Argument von ihm. Ohne Konkurrenz käme man nicht auf die Idee zu technischem Fortschritt. Das ist falsch, das Argument. Aber nicht in dem rasenden Tempo. Ja, in dem Tempo nicht. Weil dieser technische Fortschritt, den Sie ja sagen, der nur Arbeitsplätze reduziert, der führt ja auch dazu, dass zum Beispiel Autos günstiger werden. Das heißt, mehr Leute können sich das Auto leisten. Wenn die Arbeitnehmer, die vielleicht dort gerade keinen Job oder den verloren haben, in einer neuen Branche, die technisch fortschrittlich, siehe IT, ist, dort einen Arbeitsplatz findet, das Geld verdient, kann er sich durch den technischen Fortschritt mehr viel leisten, vom Qualitätsniveau, als ohne dem. Sondern er würde immer noch irgendwo als Programmierer arbeiten. Entschuldigung, aber wie stellst du denn jetzt zum Beispiel vor, dass ein 42 Jahre alter Kohlearbeiter, der schon Ewigkeiten im Scheißruhrgebiet in den Untertage arbeitet, dann auf einmal seinen Job verliert, weil zum Beispiel jetzt nicht mehr subventioniert wird vom Staat, weil nämlich auch so einfach nur die Kohleindustrie überhaupt überleben kann, dann auf einmal loszieht und sagt, okay, ich werde jetzt in der IT-Branche anfangen. Nein, aber es ist halt die Frage, ob man wirklich staatlich sagt, ich habe jetzt einen Job verloren, es muss mir geholfen werden. Oder ob man auch selber eine eigene Initiative hat. Es muss ja nicht unbedingt ein extremer Weiterbilder sein in der IT-Branche. Aber man kann ja sich also ist der Mensch zu allem fähig, derjenige, der vorher halt im Tag gearbeitet hat, kann jetzt auch gleichzeitig auch bei meiner IT-Branche arbeiten? Wie stellst du dir das vor? Ja, da müsste der Mensch zu allem fähig sein. Also wenn ihr alle Arbeits... Bereiche für ihn offen. Das ist ja totaler Unsinn. Jeder hat logischerweise seinen begrenzten Rahmen, wo genau. Er das machen kann. Ja. Vor allem, wenn die Grenzen entstanden sind durch die Arbeit, die er früher gemacht hat. Genau. Nicht so, sondern die sind halt schon je nachdem, wie man das selber festlegen möchte. Also ich möchte sehen, wie du mit einem fortgeschrittenen Alter noch einen neuen Beruf erlernen möchtest. Das ist eine sauschwierige. Ich kenne einige, die das machen. Klar, es ist schwierig. Nein, das ist wirklich respektabel, aber das könnte ich alles schaffen. Das ist doch vollkommen Quatsch. Mathematik ist doch abstrakt und der Skandinavier, genauso wie der Hottentotte, würde zustimmen, 2 plus 2 gleich 4, oder? Wenn ich die offizielle Zahl nehme, also das, was du sagst, ist absolut nicht haltbar. Wenn du nur die offiziellen Zahlen nimmst, Bundesagentur für Arbeit, die Arbeitslosenverwaltung, die sich so verdrängt, so nennt euphemistisch, nimm die Zahl der offiziell zugegebenen Arbeitslosen und zieht davon die offiziell vorhandenen angeblichen offenen Stellen ab, dann bleiben Millionen übrig. Die könnten ihr Geschlecht ändern, ihr Alter ändern, ihren Beruf, die Qualifikation, ihren Wohnort. Die könnten sich so ändern wie nichts. Es gäbe keine Arbeitsplätze für die. Es wird immer so auf den Unternehmern drauf rumgehackt, aber das ist eins. Ist das logisch? Das ist eins der schwierigsten und Schrittes. Ist das logisch? Was? Wenn ich von 3.900.000 oder 2.900.000 zugegebene Arbeitslose 450.000 offene Stellen abziehen, bleibt 2,5 Millionen. Keine Ahnung. Wenn wir jetzt alles ändern, was wir denen immer abhalten, Wohnort, Alter, Geschlecht, berufliche Qualifikation und Gedöns, dann bleiben wir trotzdem 2,5 Millionen nicht befriedigbar, oder? Ja, ist die Frage, woran es liegt, kann ich den Einzelfall machen? Ist das jetzt logisch oder kann ich. Ja, was ist die Frage? Also, was ist die Alternative? Ja, Sie sagen, Moment, das ist eine Frage, die passt da gar nicht, weil Ihr Argument nämlich nicht stimmt. Was? Das Argument heißt immer, auf jede Folge dieser Marktwirtschaft, sagen Sie, man könnte, einer könnte, ein 70-jähriger Arbeiter könnte ja noch mal eine Lehre geben. Könnte. Ja, mit dem Konjunktiv kann man alles beantworten. Nein, meine könnte. Frage ist. Immer könnte. Ich würde vorschlagen, dass man die muss da darauf einigen. Ich höre das jetzt zum 10. Mal. Ich höre Ihre Argumente auch zum 10. Mal. Nein. Das könnte Argument ist gebongt. Als untauglich bei mir. Das sind wir 2 Fakten, das ist gut. Ja, doch, ich meine, warum du sagst, hat er was probiert. Der kam nicht von uns übrigens. Jetzt hat er probiert, hier mal Berechnung zu machen. 2,5 bleiben übrig, dann bist du wieder bei Könne. Nein, meine Frage ist, ist Marktwirtschaftsmodell A, es wird manchmal unterschieden zwischen freier und sozialer, oder was zwischendurch modern ist, sondern es ist, was ist die Alternative? Es wird nur gesagt, Marktwirtschaft ist schlecht. Die Alternative wird nicht aufgezeigt. Nein, es wird einfach nur die Marktwirtschaft, also wird gerade analysiert, die Funktionalität wird gerade analysiert. Und wir gehen jetzt auf verschiedene Aspekte ein quasi. Ja, aber dann kommt man erst zu der Alternative, oder? Nachdem man genau, man muss doch da erstmal verstehen, erstmal das System verstehen, wie funktioniert das. Wenn du nicht so viel zwischenfragen würdest, wäre man wirklich ein Wort. Also das hier, ich habe das schon mehrfach gemacht, weil man kriegt hier nie Alternative. Doch, die gibt es schon. Um mit deiner Antwort zu antworten, müssten wir jetzt eine Konkurrenz einführen, um die Alternative zu entwickeln. Denn ohne alle Konkurrenz kommen wir ja nicht auf neue Ideen. Meines Erachtens ist die Alternative längst in der Analyse drin angelegt. Wenn die Produktion der Geldvermehrung dient, dann muss dieser Zweck abgeschafft werden, der Geldvermehrung. Ja, aber dann würden Sie ja das Wesen des Menschen zerstören. Der Mensch ist eine verwesentliche. Der Mensch ist vom Sinn her ein Egoist. Ja, das ist die andere. Die zweite, das erste Argument heißt könnte. Und das zweite ist, wenn es könnte, nicht mehr zieht, der Mensch ist von Natur aus genau das, was im Kapitalismus ist. Da wundert sich, wie eigentlich die Evolution bis zum heutigen Menschen geklappt hat, ohne Kapitalismus. Nein, nicht mit Konkurrenz. Die haben gemeinschaftlich gearbeitet. Darwinismus ist nicht bekannt. Darwinismus, ich rede von Menschen. Der Darwinismus ist auch kein Konkurrenz. Ach so. Ich rede von den Menschen. Menschengeschlecht. Ich rede von Menschengeschlecht, weil davon gar die Rede war, die Menschen hätten sich nicht entwickelt zu heute ohne Konkurrenz. Das ist doch Unsinn. Das sehe ich aber auch so. Warum soll das nicht so sein? Argumentieren Sie doch mal schließlich dagegen. Ja, weil das also die Konkurrenz. Man hat ja gesehen, in Stadion oder sowas, wo es keine Konkurrenz gibt, ob das jetzt die DDR war oder sonst was, da gibt es eine Fabrik, ein Produzent, der stellt den der sorgt dafür, dass ein Bedarf gedeckt wird. So weit, so gut. Aber es gibt definitiv keinen Fortschritt. Also mal sehen, bis Ende der 80er Jahre ist beispielsweise dort ein Land unverändert gebaut worden mit allen Vor- und Nachteilen, was weiß ich was, während sich woanders, wo es eine Konkurrenz gibt, die Produkte fortentwickeln. Ich könnte es in zweierlei Hinsicht antworten, aber ich würde da vorschlagen, die DDR-Analyse getrennt erstmal zu machen. Warum? Weil nämlich kaum ist die DDR weg, oder der ganze Ostblock weg, bricht im ganzen Westblock 10 bis 20 Jahre später etwas aus, was an den Grundfesten dieses Systems nagt. Und zwar nicht, weil die Kommunisten irgendwas geleistet haben, sondern weil sie selber ihre Produktionsweise so weit fortgetrieben haben, dass sie eines Tages gemerkt haben, ihre ganzen Finanzprodukte, die die Grundlage des ganzen Ladens sind, erweisen sich halt nichtig. An der Stelle sind wir jetzt. Wenn wir also von Funktionsfähigkeit reden wollen, dann muss man sich die Frage stellen, Funktion von was und wofür? Wenn man die DDR oder den Ostblock ernstlich beanalysieren würde und wenn man sich überlegen würde, was an welchen Prinzipien, wie haben die den Kapitalismus gekündigt und zugleich mit ihm konkurriert? Ja, extra Veranstaltung oder Abend, wo wir darüber reden müssten, den mussten sie verlieren, weil sie den Kapitalismus nicht abgeschafft haben in dem Prozess, wie sie arbeiten, sondern bloß abgeschafft haben in den Eigentümern. Der Staat ist der Gesamteigentümer geworden, hat aber immer noch die einzelnen Abteilungen gezwungen, neben dem Plan zu erwirtschaften wie Kapitalisten. Wenn man Kapitalisten, also kapitalistische Einheiten, konkurrieren lässt und ihnen zugleich die Mittel der Konkurrenz wegnimmt, also freie Preisbildung und so weiter, Entlassung der Leute, und konkurriert dann mit kapitalistischen Systemen, wo Privateigentümer entstehen oder Kollektiveigentümer in Form von Aktiengesellschaften und all die Freiheiten der Konkurrenz haben, dann ist das natürlich überlegt, logisch. Selbstverständlich. Spricht überhaupt nicht dafür, dass die Abschaffung der Konkurrenz aufgrund von Privateigentum automatisch zum Stillstand und zum Zurückfall in die Steinzeit führen müsste. Folgt daraus gar nicht. Man braucht ja bloß den Prozess des technischen Fortschritts planen, also bewusst planen. Welche Arbeiten wollen wir drei nach erleichtern und daran dann wird dafür geforscht und wird dafür produziert. Und dann sind sie weg, die Arbeiten, die so schwer sind. Und dann wird der technische Fortschritt als Mittel eingesetzt, um die Arbeitszeit zu reduzieren oder den Ausstoß der Produktion bei gleicher Arbeitszeit so zu erhöhen, dass weltweit genügend so vorhanden ist. Und wer regelt das? Oder wer, das müssen die Leute selber machen. Das sowas kann man den Unternehmen ganz bestimmt nicht damit beauftragen, weil die haben ja Interesse, das so zu belassen. Aber auch diejenigen, die davon abhängen und glauben, die freien Unternehmer sei das Mittel für ihr, das einzige Mittel, von dem sie leben können, die daran festhalten, ist es zwar ein Scheißleben, aber es gibt kein anderes, ja, die sind natürlich auch Parteigänger dieser Veranstaltung. Also diejenigen, die darunter leiden, die müssten, deswegen sage ich ja, die müssten sich überlegen, woher kommt das? Es kommt vom Geld, es kommt von der Produktion um des Geldes willen, es kommt vom Privateigentum. Also muss diese beiden Momente müssen als die Schranken ihres Fortschritts, klassenmäßigen Fortschritts, beseitigt werden und die Produktion muss als Kollektivprozess von allen geplant werden. Das ist ja total unrealistisch. Also, wie soll das funktionieren? Wie stellen Sie sich damit vor? Wie soll denn, also erleuchtet deutschlandweit sehr, wie soll es sich denn 80 Millionen Leute organisieren, die ihren Bedarf decken? Jedenfalls große Firmen schaffen das, ne? Daimler zum Beispiel 280.000 Beschäftigten schafft es glatt. Alles vom kleinsten Schräubchen bis zum Himmel im festbesten Daimler-Auto zu planen. Die planen. Da hat es doch irgendjemand in der Hand. Es gibt eine Firmenleitung, es gibt verschiedene Unterabteilungen, die das machen. Ja, eben. Also wird auch die Planung arbeitsteilig sein müssen. So ist es. Ja, das war die alternative Anmache, also Sack hier lassen. Vielleicht gibt es ja noch Fragen zu Unterabteilungen, die hier noch nicht behandelt worden sind. zum Beispiel dieses bei der Selbstregulierung, Angebot und Nachfrage führt zur Selbstregulierung. Damit wir mal fragen, zu welcher. Was reguliert sich da selbst? Es spielt sich in gewisser Preis ein, zum Beispiel. Es spielt sich in Angeboten. Ja, ganz klar. Also, man kann jetzt fragen, wer war zuerst das Huhn oder das Ei, aber es wird immer Nachfragen geben, die gedeckt wird. Und dann einigt man sich auf einen gewissen Preis, um diese Bedürfnisse oder die Erfüllung des Nennmittels zu erfüllen. Ja, aber was reguliert sich da selbst? Ein freier Markt bestimmt die Nachfrage des Angebots. Also wenn ich ganz viele wunderbare Luxusgegenstände haben will, frage ich nach, dann sind sie auch schon da. Wenn die nachgefragt sind, gibt es jemanden, der die produziert, weil er will ja Geld haben. Nein, da fehlt doch was bei der Nachfrage. Das ist doch bloß eine Frage. Eine Frage der Frage. Das ist doch keine Nachfrage. Frage. Doch eine zahlungsfähige Nachfrage. Also die zahlungsfähige Nachfrage ist doch entscheidend. Alle diejenigen, die keine Zahlungsfähigkeit haben, fallen aus der Selbstentwicklung aus. Ja, aber die regelt sich ja auch wieder selber. Dadurch, dass ich meine Arbeitskraft preisgebe und die einen gewissen Wert hat, jetzt mal stur aus Arbeitnehmersicht gesehen, mal abgesehen von den anderen Möglichkeiten, die man hat, zu Geld zu kommen. Also wenn man das dann noch berücksichtigt, dass in dem Prozess von Produktionsperiode zu Produktionsperiode Arbeitskraft freigesetzt wird, kann hier gar nicht selbst regulieren, dass die wieder eingegliedert werden. Das war das mathematische Beispiel von vorhin. Die werden ja gar nicht mehr gebraucht aufgrund des technischen Fortschritts für den Prozess. Es hat ja trotzdem über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, funktioniert. Die Marktwirtschaft gibt es auch 150 Jahren. Würde ich so nicht so ganz sehen, weil das Handeln und das, also wie Sie vorhin das Beispiel auf dem Erfurter Markt gebracht haben, das ist ureigen, das macht jeder Mensch. Das war aber das Prinzip der Ökonomie, ein winzig kleiner Teil der Ökonomie, ja. Glaube ich, ist vorbei. Das wollen jetzt alle gehen. Nur ein winzig kleiner Teil der Ökonomie war im Mittelalter durch Handel oder durch den Austausch, also durch Marktverhältnisse geprägt. 90 bis 95% der Versorgung war anders organisiert, nicht in der Märkte. Das sieht man schon daran, dass damals Städte wie Erfurt, Nürnberg und Augsburg Großstädte waren mit 10.000 Einwohnern. Das sind heutzutage größere Dörfer. Die haben untereinander gehandelt in diesen kleinen Bergstädten oder freien Städten. Aber die breite Masse der Bevölkerung hat ganz anders gearbeitet, nämlich die hat gearbeitet am Teil, zwei Tage, drei Tage auf dem eigenen Acker. Zwei Tage für den Grundherrn, einen Tag noch für die Kirche. Am Sonntag dürfen Sie nicht arbeiten, sondern müssen die Messe gehen. Ja, wenn ich jetzt den Handwerker in der freien Reichsstadt aufrufe oder sowas, dann funktioniert das oder? Der war nicht einfach Markt, das war kein freier Markt, das waren Zünfte. Das haben die organisiert. Wer darf Meister sein und keiner mehr dazu. Kapitalismus gibt es erst seitdem die Zunftschranken gefallen sind. Erst dann konnten freie Unternehmer investieren. Aus. Aber es geht bloß um die Frage, seit wann gibt es Kapitalismus? Ich wollte bloß ein Argument sagen, gegen ja, Tausenden von Jahren. Ich meine bloß, weil wir reden ja von Marktwirtschaft. Wenn man den Begriff als solches sieht, da, ja, Sie verstehen. Genau, ja, die seit 150 Jahren von den einen Kapitalismus und von anderen seit etlicher Zeit Marktwirtschaft genannt wird. Okay. Und die hat sich weiterentwickelt, die hat sich verbreitet, die hat die ganze Welt einrolliert in ihr Prinzip, das alles geht über den Markt. Und diese Marktwirtschaft oder der Kapitalismus, der vor ungefähr 50 Jahren in Mitteleuropa und Westeuropa, England und Deutschland und Frankreich und so weiter heimisch geworden ist, der hat sich verbreitet auf die ganze Welt seither. Jetzt gibt es überall auf der Welt Marktverhältnisse. Von der haben wir ja heute gar nicht geredet, dass ja die Kehrseite dieser Zentren des Kapitalismus, in denen vielleicht 90% oder 80% der Bevölkerung über Marktbeziehungen versorgt werden und die anderen dann über Maßnahmen, von denen wir nicht geredet haben, das war glaube ich das Ding mit der Sozialmarktwirtschaft, aber lassen wir mal beiseite. Und auf der anderen Seite Länder wie Bangladesch oder in Afrika zwar den Marktprinzipien unterworfen sind, aber gerade nicht das kriegen, was sie brauchen, nämlich Arbeit. Die müssten nur Arbeit haben, haben es aber nicht. Also der Kapitalismus ist ja gar kein System, der die ganze Welt beglückt mit seiner Rechnungsweise und quasi als Abfallprodukt dann auch wenigstens alle damit beglückt, dass sie einen Arbeitsplatz kriegen. Sondern weil es im Konkurrenzzusammenhang geht, bleiben jede Menge Opfer übrig bis hin zu Hungersnöten, die auch heute nicht mehr entstehen, dadurch, dass Dürren einfach sind, sondern dass die Nahrungsmittel, die es gibt, denen nicht gegeben werden, die in Dürregebieten wohnen, weil sie ja Geld haben. Wenn es bei uns Dürren gibt oder Überschwemmungen in Mitteleuropa, verhungert auch nicht gleich die ganze Mannschaft, weil jeder Staat festgelegt hat, hier ist der Arbeitskraft ein Gut, was auch über Notzeiten so weiterhalten bleiben muss, damit man immer bei Anspringen der Konjunktur oder bei Ausweitung ihrer Geschäftszweige die freigesetzten Arbeiter wieder vorfinden als Arbeitskräfte. Das setzt aber voraus, dass der Kapitalismus flächendeckend passiert und dass der Staat aus dem Kapitalismus so viel herauszieht, dass er dieses als Sozialstaat betreiben kann. Auf der anderen Seite sind Nigeria und solche Länder, haben einerseits gigantische kapitalistische Geschäfte finden dort statt und daneben massenhaft erzählt, wird dann sogar im Radio erzählt und im Fernsehen vorgeführt, dass diese muslimischen Kirchenanzünder Leute sein sollen, die einfach nichts zum Leben haben. Die alte Produktionsweise gibt es nicht mehr, die ist zerstört durch Marktverhältnisse und neu werden sie gar nicht engagiert. Es ist halt auch die dumme Idee gekommen, vielleicht liegt es daran, dass die Leute zu wenig an Allah glauben. Und Sie meinen, Sie können das vergleichen, was ich einen kapitalistische Züge in Deutschland und in den Entwicklungsländern. Sie meinen, Sie können das 1:1 vergleichen? 1:1 was? Vergleichen. Wenn ich sage, dass Nigeria für das nicht Hungersnöten, deswegen das kann ja das nicht mehr. Ich habe es noch nicht mal verdient, ich habe gesagt, das ist die Folge des weltweiten Kapitalexports. Ja, das kann ich verdienen. Nee, der hat schon recht. Also wenn die Neger, die Neger würden dann, ich das sage immer gerne Neger, weil der Schwarzafrikaner besitzt ja nicht dadurch sein Land wieder, was man ihn jetzt so nennen kann. Also wenn der Neger wäre dann ein willkommener Kunde, dann hat er schon recht, wenn er Geld hätte. Dann würden ihm die weltweit tätigen Unternehmen gerne was verkaufen. Nur wenn die deshalb keinen Markt da, weil sie nur Bedürfnisse haben. Okay. Dann gibt es in Mogadischu keine Niederlassung von Kaufhof. Zurzeit haben sie Schwierigkeiten, in Deutschland ihre Kaufhöfe profitabel zu laufen zu lassen. Die wollen demnächst zumachen, können die alle nach Afrika tun. Dort gibt es keine Kunden. Ja. Ja, warum gibt es keine Kunden? Es gibt doch nicht. Weil sie kein Geld haben. Ja, weil sie kein Geld haben. Und warum? Weißt du mal, es sind Entwicklungsländer. Ja. Und es ist nur ein Unterschied, ob ich ein hochentwickeltes Land betrachte wie Deutschland oder Mitteleuropa oder USA oder alle hochentwickelten Länder oder euch ein Entwicklungsland betrachte, da kann ich doch nicht dieselben Schlüsse aus einem System ziehen. Das geht doch nicht. Aber warum sind wir Entwicklungsländer? Woher kommt der Mahn noch eigentlich? Weil ja diese Entwicklung, wie sie hier stattgefunden hat, nicht stattgefunden hat. Aufgrund von Wissen. Ja, nee. Doch, weil. Wie hat sich das alles entwickelt? Wie war es denn mit Kolonien? Wie war es mit der Ausbeutung der Rohstoffe bis heute aus den Kolonien? Für ein Apfel und ein Ei. In jedem Computer, in jedem Handy, in jedem Telefon sind sogenannte seltene Erden drin, die dort von Kindern, wie in der griechischen Antike, das Silber für die ersten Münzen geschürft werden. Nur dass wir heute das Plastikhelm auf dem Kopf haben mit einer Lampe, da haben sie noch die Funzel reingetragen. Das mag ja sein, aber Kolonialismus ist ja älter wie der Kapitalismus in den letzten 50 Jahren. Nein, der Kolonialismus flächendeckend, der in Afrika sich breit gemacht hat, war der Startschuss, das war ungefähr zur gleichen Zeit, wie der Kapitalismus sich in Europa als System durchgesetzt hat. Die Indianer sind doch vorher schon verarscht worden. Ja, die Spanier haben die Fabrik gemacht. Das würde ich jetzt mal wenn du Neger sagst, sage ich Indianer. Er wollte ja gerade wissen, warum die Entwicklungsländer heißen. Er hat gesagt, die waren mal Kolonien. Jetzt hat man nach dem Zweiten Weltkrieg, Kolonien heißt ja, hat ja folgenden Grund, dass sich die entwickelnden kapitalistischen Länder Europas sich bestimmte Gebiete der Welt gegrapscht haben, gegriffen haben, als exklusive Domäne. Dort durften bloß sie oder nach ihren Bedingungen Rohstoffe fördern, dort durften sie nur sie oder ihre Bürger Plantagen aufziehen. Und soweit dann nebenher Kaufkraft entstanden ist, von den Menschen, die man dort auch braucht, von den Negern zum Verwalten oder den Indern, dürfen auch nur sie dort Geschäfte machen. Deshalb haben die USA im Zweiten Weltkrieg oder schon vor dem Zweiten Weltkrieg angegriffen, eine der damals noch aufstrebenden kapitalistischen Länder, und haben nach dem Zweiten Weltkrieg die Bedingung gestellt, dass diese Sorte Exklusion von Konkurrenten am Zugriff der Rohstoffe abgeschafft werden soll. Künftig soll es nur noch die Verfügung über Geld der Maßstab sein, ob man an die seltenen Erden rankommt oder an die Goldschätze irgendwo, wo sie da zu haben sind, aber nicht mehr die exklusive koloniale Verwaltung. Darüber sind die Kolonialreiche verwandelt worden in unabhängige Länder. Wir sagen denen zum Gleichschaft, ihr seid Entwicklungsländer. Wozu? Entwickelt euch so, dass ihr eure Herrschaft selber bezahlen könnt. Was waren die Mittel dafür? Die Rohstoffe. Die haben nichts anderes gemacht als vorher. Nämlich Rohstoffe sind produziert worden. Bloß jetzt nicht mehr von der Kolonialverwaltung verwaltet, sondern von einheimischen Präsidenten und ihren Verwaltungen haben das sortiert und verwaltet, dass die Rohstoffe dorthin kommen, wo sie gebraucht werden, nämlich in der Produktion der kapitalistischen Länder. Entwicklungsländer war Euphemismus, war Versprechen, ohne ihnen die Mittel dafür zu geben. Denn in einem voll entwickelten Kapitalismus werden hier die Maßstäbe gesetzt, wie man da einsteigen kann. Einsteigen kann in den Kapitalismus bloß jemand, der über Kapital verfügt, was gleich auch am Niveau anfängt. Da hätte der alte Daimler damals, der Gottlieb Daimler, mit seiner dreirädrigen Kutsche oder seinem und so weiter Gefährt. Der konnte überhaupt bloß loslegen, weil alles solche Kutschen hatten. Und weil alle solche vom heutigen Standort unentwickelten Produktionskräfte beherrscht haben. Wer heute einsteigen will im Weltmarkt, muss gleich auf dem obersten Niveau einsteigen, siehe China. Nur wenn Sonderbedingungen dafür existieren, dass ein Staat wie China in der Lage ist, weil alle daran interessiert sind, dort Geschäfte zu machen, die Bedingungen zu stellen, unter denen sie Geschäfte machen dürfen. Nämlich, China darf seinerseits Geschäfte machen mit ihnen. Kommt überhaupt noch sowas zustande wie eine kapitalistische Entwicklung eines Landes? Aber schau nach Somalia oder in Ghana und überall. Das sind Länder, wo die alte Kolonialverwaltung ersetzt worden ist durch einheimische Verwaltungen und der Zweck der Länder des geblieben ist, was er war, nämlich Rohstoffe fördern. Deswegen sage ich, das ist eine Folge des Kapitalisierung der Welt und nicht etwa eine Zurückgebliebenheit. Die Ghana oder in den Ländern ernähren die sich nicht mehr so wie früher. Weil das, was sie früher gemacht haben, längst verdrängt worden ist durch die Kapitalisierung dieser Länder. Zum Teil haben die Leute dort gewohnt, wo Plantagen sein sollen, da sind sie verdrängt worden. Teil davon Plantagenarbeiter geworden, die anderen sammeln sich in den Slums der Großstädte in der Hoffnung. Vielleicht fällt dort von den großen Herren was ab. Ein paar Brosamen, von denen man immerhin leben kann. Oder informelle Tätigkeiten, die bezahlt werden, natürlich zu Hungernöten und so weiter. Also das Afrika ist ein Paradebeispiel dafür, dass die kapitalistische Entwicklung genau das als ihr Gegenbild hat, was man dort beobachten kann. Damit habe ich nicht gesagt, ich vergleiche von hier und Afrika. Nein, ich sage, das ist die Folge unserer in Europa, Nordamerika, Kanada, mittlerweile auch China, entwickelten kapitalistischen Entwicklung. Ihre Konsequenz. Ja. Da wir nun im tatsächlich interessierten Kreis angekommen zu sein scheinen, würde mich interessieren, ob es noch eine zweite Hälfte gibt, die vielleicht mal anreißt, wie es verändert werden könnte. Ja. Weil Elmar Altvater, habe ich kürzlich gelesen, das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen, meint ja, es wäre bald soweit, ne? Und also wenn dem Kapitalismus das Öl ausgeht, und dann ist es seiner Ansicht nach soweit. Ich meine, es ist einerseits, mich würde mal interessieren, wie, scheinen sich relativ gut auszukennen in der Analyse, wie denn die Alternativvorstellungen aussehen. Ich höre immer wieder, wenn ich mit Leuten gleich wo rede, es würde am Wesen des Menschen scheitern, der Kapitalismus würde so gut zum Wesen, zum rachgierigen Wesen des Menschen passen, ne? Das ist mal ganz anders, gar nichts anderes mehr vorstellen kann. Und es sieht verdammt nochmal danach aus, also ich habe das mal recherchiert von meiner Doktorarbeit seit der archaischen Antike bis heute, es sieht verdammt danach aus, als würde der Mensch eher darin aufgehen, wenn man jetzt mal den einen gefährlichen Begriff verwenden darf, der Mensch, es würde eher darin aufgehen, miteinander zu kämpfen, statt sich zu vertragen. Und ich rede jetzt nicht nur unbedingt über die spezielle Form des Kampfes, die Kapitalismus heißt oder Geldwirtschaft heißt, sondern man fängt an bei der Ilias und also das erste schriftliches Dokument, bei dem eine Verrechnungseinheit auftaucht, das Rindvieh, und hört dann heute auf und über die 2.500 Jahre ständiger Kampf. Und das sieht fast so aus, das korrumpiert mich auch, das sieht fast so aus, als wäre tatsächlich solche Epiphänomene wie angenehmer technischer Fortschritt wirklich nur dadurch entstanden, dass die ständig sich gegenseitig die Köpfe einschlagen im Extremfall. Beziehungsweise die friedlichere Form davon, sich die Welt durch die Kubik fallenden Güter der Welt gegenseitig wegnehmen. Wie sehen Sie denn das? Der technische Fortschritt, von dem wir hier reden, setzt voraus, dass die Kopfeinschlägerei, die zum Beispiel im alten Griechenland der Fall war, nämlich praktisch jedes kleine Dorf oder was da damals Stadt war, waren ja nach unserem Maßstab Dörfer. Jedes kleine Tal kämpft um die knappen Ressourcen und spiegelt dem anderen die Rinder oder die Goldschätze, falls er welche hat. Nur wenn die Macht es dazu bringt, sowas zu unterbinden, kommt überhaupt sowas zustande wie ein nationaler Markt. Und die Voraussetzung dafür, was die Voraussetzung dafür ist, überhaupt so eine Produktionsweise aufzuziehen. Also das kann man nicht behaupten, dass aus den Kämpfen der alten Kriege sich organisch dann jetzt technischer Fortschritt entwickelt hat, sondern die Unterbindung der Kämpfe auf einem Maß, wo dann die Herrschaften, die sich irgendwo etabliert haben und vergrößert haben, dafür gesorgt haben, dass die Macht konzentriert ist. Es ja, ist mir schon geläufig, dass durch die Gesetzgebung eines der sieben Weisen Solon die Blutrache beseitigt wurde. Ja, dadurch, dass die. Ja, davon rede ich nicht. Ich rede jetzt von den letzten, sagen wir, 200 Jahren, also oder vielleicht 400 Jahren, 30-jährigen Krieg vielleicht, wo sich in Europa nicht in dem Reich, was in der Mitte war, dieses komische deutsche, römisch-deutsche Reich, aber in der Peripherie drumherum, große Staaten zentralisiert haben. Und dort ist ja auch der Kapitalismus entstanden, nicht in diesem alten Reich. Also England, was seine Insel zentralisiert hat und die Lokalgewalt beseitigt hat. Also das, was bis dahin 10.000 Jahre lang üblich war, nämlich dass jeder Stamm über den anderen überfällt und das bisschen, was er an Fortschritt hat, ihm raubt. Man lebt vom Raub, nicht von der Entwicklung des technischen Fortschritts. Gerade dadurch, dass er unterbunden hat, war die Voraussetzung des Kapitalismus nicht immer die Fortsetzung. Bloß als, wenn es der Dissertation nützt, als kleine Ideenstiftung. Was heißt das jetzt für die Menschennatur? Was, wenn ich das für die Menschennatur heißt es gar nichts, denn die Menschennatur scheint offenbar, wenn es den Kapitalismus lang genug gibt, gibt es Leute wie die Frau, die vorhin jetzt gegangen ist, gibt es dann Leute, die sagen, das entspricht der Menschennatur. Die alten Griechen waren der Meinung, ihr Arete und ihr Kampfesmut entspricht der Menschennatur. Ja, aber die Geschichte hat doch gezeigt, sobald so eine Übermacht, wie Sie gerade gesagt haben, die das Köpfeneinschlagen unterbindet, sobald die wegbricht, geht es wieder los. Es bricht sofort der Anarchie aus, irgendwann setzt sich einer durch, der wieder die anderen unterwirft, wenn man es in dem Sinne will. Das ist einerseits, aber andererseits kann man dann behaupten, dass der Mensch angelegt ist auf Kampf. Ja, aber man sieht es doch immer wieder, warum läuft es immer wieder auf Kampf hinaus, wenn er nicht darauf angelegt ist? Ich meine, dafür hat er deine Erklärung eben getauft. Er dachte sich, dass du hingewiesen hast, was die geschichtlichen Gründe für die jeweiligen Kämpfe sind. Das steht jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Also es ist ja auch wieder eine gewaltsame Unterdrückung. Also, aber du vergisst auch immer, dass die Leute damit was vorhaben. Sie sind doch nicht gewalttätig. Weil sie so Lust drauf haben, sie verfolgen damit einen Zweck, das sollte Behauptung sein. Wenn ein Mensch zur Gewalt schreitet, dann ist es das Mittel, ein Interesse von ihm durchzusetzen gegen einen anderen Willen, der ihm feindlich gesonnen ist. Und nur dann, wenn so ein Interessenskonflikt vorherrscht und einer die Macht besitzt, sein durchzusetzen, dann kommt so eine Gewalt zu Tage. Das ist erstmal dachte ich, das wären die Ausführungen zu diesem historischen Geschichten. Und heutzutage muss man sagen, da gibt es die Gegensätze zwischen den Interessen schon. Jeder würde sich ja am liebsten sein Interesse gegen einen anderen durchsetzen, wenn er ist eine Schweinerei, die Preise sind zu hoch oder am Arbeitsplatz wird der Chef, den wir zum Aufkommen liebsten, anders umgehen, wenn da nicht einer wäre, der für Ordnung sorgt, der dafür sorgt, dass man sich an Gesetze, an Vorschriften, an Rechte zu halten hat, die Interessen in die Bahn läuft, in die erlaubten Bahn. Und das ist erstmal der Hinweis sein, dachte ich, dass man sagt, es kommt schon sehr darauf an, was man vorhat, ob Gewalt und mit wem und wer einem gegenüber ist, ob man Gewalt braucht für seine Interessen. So, das ist erstmal die Behauptung. Weil zwischen uns ist doch jetzt erstmal alles klar, oder hast du gerade das Bedürfnis, irgendwie an die Gurgel zu springen oder so? Man muss doch immer, wenn man an den Menschen denkt, dann darf man sich doch nicht vergessen, dann gehört man doch mit dazu. Man ist doch auch ein Mensch. Ist man jetzt gewalttätig oder was? Also ich habe ja noch niemanden gesehen, der gerade irgendwie Lust hat, immer alles an die Gurgel zu springen. Ja, es gibt konkret keinen Anlass. Also mir ist das im Rahmen meiner, ich weiß nicht, aber meiner Recherche ist mir das nicht aufgegangen, was ich gerade gesagt habe. Und ich finde, dass die Gewaltausübung, also wenn man jetzt mal hier den Euphemismus Gewaltmonopol des Staates nimmt, dass das nur ein anderer Ausdruck des Umstandes ist, dass die jeweilige Herrschaft sich der Büttel exklusiv versichert, die ihre Herrschaft sichert. Versichert, die ihre Herrschaft sichert. Also wenn ich jetzt in Karstadt klaue und Silbermetall in Erfurt e.V. kommt vorbei, dann werde ich da eingesackt oder werde ich aus unserer Unimensa einen Penner wegschaffen, nur weil der ein bisschen komisch aussieht. Dann ist das doch eindeutig Ausdruck davon, dass die momentan herrschende, nennen wir sie klassisch, Klasse, die Machtmittel, im Endeffekt gibt es nur eine Macht, das ist die physische Gewalt. Die steht auch hinter dem Geld. Wenn ich eine Bank beraube, will mir da 10.000 abheben, ohne die auf dem Konto zu haben, dann kommen die und nehmen mich fest. Die steht sogar vor dem Geld. Weil nur die Gewalt steht sogar vor dem Geld, weil nur die Gewalt, die Zentralgewalt, die alle enteignet, also genau, dazu führt, dass alles dann über Geldgeschäfte geht. Genau. Also diese physische Gewalt, die ist, wenn man heute behauptet, die physische Gewalt wäre staatlich monopolisiert, dann wissen wir doch bei kurzer Überlegung relativ genau, wer hinter diesem Staat steht. Dass das kein Rechtsstaat ist, sondern ein Eigentumsschutzstaat, geht einem doch relativ schnell auf. Wenn man nur einen einzigen Begriff nimmt, den habe ich mal als selbstständiger Handwerksmeister kennenlernen dürfen, weil eine Reihe von Leuten ihre Rechnung nicht bezahlt hat und wir dann versuchen wollten, die Produkte, die wir da in die Häuser eingebaut haben, wieder zurückzuholen, haben wir den Staat gegangen, weil es den juristischen Begriff in Deutschland des rechtlich unselbstständigen Bestandteils eines Gebäudes gibt. Ich bin Metallbaumeister vom Beruf. Wenn man da Fenster einbaut oder Treppen oder Geländer, Gitter oder Heizkörper oder sonst was gedünnt, und es ist fest mit dem Gebäude verbunden, dann gehört es dem, wenn das Gebäude und das Grundstück gehört, auch wenn er nichts davon bezahlt. Ist heute so. Sehr erstaunlich. Ist aber so. Und da habe ich gelernt, Rechtsstaat. Wenn man Leute erlebt hat, die über viel Kapital verfügen und dann die Hände hinter die Hosenträger stecken und sagen, ja, klagen Sie doch. Und dann feststellt, dass man 2-3 Jahre lang da ist, um an sein Geld zu kommen. Und die haben die Oberhand, weil sie mehr Geld haben. Dann hat man gelernt, dass es kein Rechtsstaat, sondern ein Eigentumsschutzstaat ist. Aber das Eigentumsmonopol ist dann klar, wer es hat. Ja. Aber dürfen wir da mal kurz einhaken. Eigentumsschutzstaat mit dem Prinzip des Rechts. Recht heißt doch nicht, was mir nützt, sondern Recht heißt das, der Staat erlässt Regeln, wie mit dem Eigentum umzugehen ist. Macht nicht abhängig von der jeweiligen Willkür irgendwelcher lokaler oder sonstiger Beamten. Sondern es gibt allgemeine Regeln, nach denen die zu entscheiden haben, in dem Fall die Richter. Und nicht immer nach ihrem Gusto. Du sagst doch selber, man wundert sich als selbstständiger Handwerksmeister, dass man das Ding einbringt und dann muss man schauen, ob man Rechtstitel gegen den erwirkt. Und dann kann man schauen, ob man den Rechtstitel vollstrecken lassen kann. Und wenn es dann läuft, dann haben wir vielleicht das Haus oder Teile vom Haus oder Anteile vom Haus als Kompensation für die eingebauten Sachen. Das ist doch alles rechtsförmliche Verfahren. Dass das Geheimnis des Rechts, der Schutz des Privateigentums, da ist das nichts Besonderes. Aber ja. Wie es das ist, nämlich als Recht. Ja, aber es hebt, du doch, bist Gewalt, im Gegensatz. Es hebt doch die Gewalt nur auf eine höhere, auf eine andere Ebene. Ja. Ja, es hat auch eine andere Form. Wenn die Gewalt wie vier Musketiere oder solche mittelalterlichen Helden ausüben, die gehen ihnen nach rechtlichen Prinzipien vor. Sondern wer gerade den Kampf gewinnt, der hat Recht. Ja, Hegels, so geht es heute noch nicht. Hegels idealer Held. Also bei uns war das auch mal nah dran, das muss ich jetzt mal so ganz primitiv sagen. Einer, der genau dasselbe gelernt hat wie ich, der war bei mir angestellt und der war Sportschütze. Was war der? Sportschütze. Der hatte immer links im Kofferraum die Knarre liegen und rechts die Munition. Darf man zwar nicht, aber der hätte sie einmal gerne mitgenommen zu dem Oberbauleiter mit dem großen Träger. Ich wollte auch nachzeigen. Das war nah dran. Da wird man ganz, ganz ungehalten, wenn man wochenlang arbeitet, Überstunden macht und dann sitzt da einer und sagt, klagen Sie doch. Ne? Also wir bezahlen nicht, klagen Sie doch. Er nützt das Recht, die Konstruktion des Rechts, wie es organisiert ist. Und dass das Recht als Kern hat, die Erhaltung des Privateigentums, seine Vermehrung, das ist klar. Ja. Aber ich will bloß auf eins raus, das ist ja dasselbe, wie was die alten Griechen in der Ilias besingen. Also Homer. Also meine Ansicht nach schon. Nein. Also das ist ja selber, dort geht es doch, dort geht's doch gar nicht darum, Teile von Ilias als Investitionsgebiet zu erobern. Ja klar. Dann auch ist auch mit, es geht doch schon los mit dem Kiyama von Achill über die Sklavin, die ihm Agamemnon mitgenommen hat. Was ist? Das mag ja sein. Und dann erobern wir Ilias und was macht man? Man verbrennt und zieht wieder ab. Okay. Die Amerikaner haben Deutschland verbrannt und haben sie gekommen, haben Kapital gestiftet, um daraus wieder was zu machen. Ja, ich meine, es soll jetzt eins wollte ich jetzt noch sagen, von den Griechen bis heute. Also ich komme in meiner Analyse zum Schluss, wir ticken heute an der Heldenorientierung genauso wie die. Der Typ, der hier oben steht in der Hierarchie, ist der heidnische Held. Derjenige, der sich nicht orientiert, wir sind so angeblich eine christliche Gesellschaft, Fürsorge, Nächstenliebe, tralala, von wegen. Was hier oben steht, ist der Hermann Mayer, der in Todesverachtung Kitzbühel die Streif runterballert, in den Fangzaun fliegt, am nächsten Tag gleich wieder antritt und wir messen in tausendstel Sekunden und der 200stel zu langsam ist, der ist der Loser, der auf dem vierten Platz landet. So tickt doch die Gesellschaft. Oder? Das macht sie als ihr neben die normale Konkurrenz drehendes Ideal. Das stimmt. Damit erbaut sie sich Konkurrenz nicht mehr um Geld, das kommt ja dann eben ja dann für Minderheit noch sogar dabei raus, sondern Konkurrenz als Konkurrenz des Stärksten, des Höchstspringenden und so weiter. Ja, das stimmt. Das ist aber Idealisierung der Konkurrenz, das ist nicht die Konkurrenz. Ja, klar. Dass die alle flächendeckend dopen, ist ja bekannt, oder nicht? Das sind ja nur Einzelfälle. Entschuldigung. Ja, gut. Naja, ja. Nein, ich wollte bloß darauf verweisen, dass du mit deiner Identität, dass noch gekämpft wird, zutünkst oder zugleisterst, dass es einmal in Formen des Rechts passiert, ist allgemein in Formen von einer Willkür, die jedes Mal neu ausgekämpft wird.